Heilungsamputation von Franz Gräfer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Heilungsamputation. Es ist kein Zweifel, dass es in Paris, in London, in Petersburg, in Berlin, in München etc. Zahnärzte gibt. Es ist auch kein Zweifel, dass diese Ärzte, diese Zahnärzte, Zahndoktoren sind. Das heißt, wirkliche Zahnärzte. Und das heißt wieder Zahnheilkünstler. Von welchen die kranken Zähne geheilt, wiederhergestellt werden, möglichst wieder gesund und gut gemacht werden. Dass dem so sei, ist kein Zweifel. Es ist jedoch ferner kein Zweifel, dass die Zahnärzte nicht überall Zahnheilkünstler sind, Zahnheilende, sondern dass in gar manchen Gegenden die ganze gelehrte und heilkünstlerische Verfahrensart der Zahnärzte darin besteht, den kranken Zahn herauszureißen aus dem Munde. Wobei sie, nebenher gesagt, ein ganzes Sortiment künstlicher Zähne in Vorrat halten, welche sie mit aller möglichen Bereitwilligkeit und zu Recht zivilen Preisen einzusetzen geneigt sind. Es hat jemand einen Zahn, dieser schmerzt. Der jemand geht zum Zahnarzt. Der Zahnarzt besieht ein wenig den Zahn. Er nimmt eine Zange, setzt an und reißt dem Patienten den Zahn aus. Hätte man für jeden besonderen Teil des Körpers eigene Ärzte, so würde es sich ungefähr als so verhalten. Es hat jemand einen Fuß. Dieser ist geschwollen oder gebrochen oder sonst beschädigt. Er lässt den Fußarzt kommen. Der Fußarzt besieht ein wenig den Fuß. Er nimmt eine Zange, setzt an und reißt dem Patienten den Fuß aus. Es hat jemand einen Arm. Dieser ist geschwollen oder gebrochen oder sonst beschädigt. Er lässt den Armarzt kommen. Der Armarzt besieht ein wenig den Arm. Er nimmt eine Zange, setzt an und reißt dem Patienten den Arm aus. Es hat jemand ein Ohr. Dieses ist geschwollen oder gebrochen oder sonst beschädigt. Er lässt den Ohrenarzt kommen. Der Ohrenarzt besieht ein wenig das Ohr. Er nimmt eine Zange, setzt an und reißt ihm das Ohr aus. Es hat jemand eine Lunge. Diese ist, nun, geschwollen oder sonst beschädigt. Er lässt den Lungenarzt kommen. Dieser examiniert ein wenig die Lunge. Er nimmt eine Zange, setzt an und reißt dem Patienten die Lunge aus. Es hat jemand einen Magen. Dieser ist, nun, ruiniert oder halb ruiniert oder sonst beschädigt. Er lässt den Magenarzt kommen. Dieser examiniert ein wenig den Magen. Er nimmt eine Zange, setzt an und reißt dem Patienten den Magen aus. Es hat jemand einen Kopf. Dieser ist geschwollen oder gebrochen oder sonst beschädigt. Es ist Kopfweh da. Er lässt den Kopfarzt kommen. Der Arzt besieht ein wenig den Kopf. Er nimmt eine Zange, setzt an und reißt dem Patienten den Kopf aus. Es hat jemand alle möglichen Glieder, die man nur immer zu haben pflegt, darunter einige Dupletten, Tripletten. Leider nicht von allen. Sie sind sämtlich geschwollen oder sonst beschädigt. Er lässt alle die einzelnen Gliederärzte kommen. Es sind ihrer 10 bis 20. Der Patient ist ganz bedeckt von ihnen. Sie können ihm gar nicht alle beikommen. Diese Herren besehen ein wenig diese Glieder. Sie nehmen ihre Zangen, setzen an und reißen dem Patienten alle Glieder aus. In einem Nu existiert dieser jemand nicht mehr. Alles ist verschwunden, keine Spur mehr von ihm da. Es ist, als ob er nie existiert hätte. Wenn nun der Partikulararzt auch so verfährt wie der Zahnarzt, so kommen wir in 14 Tagen um unsere 15 Glieder, in denen das Geschäft des Zahndoktors darin besteht, den kranken Teil auszureißen. Das ist die Zahnarzneikunft. Ich will nur noch auf die lobenswerte Diskretion der Augenärzte hinweisen, welche oft jahrelang kurieren, bevor sie sich entschließen, von sich sagen zu lassen, er nimmt eine Zange, setzt an und reißt dem Patienten das Auge aus. Kurz, der Zahnarzt ist der furchtbarste aller Ärzte. Ende von Heilungsamputation. Aufgenommen von Jule Niedermeyer. J.H. Obereits Besuch bei den Zeitegeln von Gustav Meyrink. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. J.H. Obereits Besuch bei den Zeitegeln. Mein Großvater liegt auf dem Friedhof des weltvergessenen Städtchens Runkel zur ewigen Ruhe bestattet. Auf einem dicht mit grünem Moos bewachsenen Grabstein stehen unter der verwitterten Jahreszahl in ein Kreuz gefasst und so frisch im Golde glänzend, als seien sie erst gestern gemeißelt worden, die Buchstaben V-I-V-O. Vivo, das heißt, ich lebe, bedeutet das Wort, sagte man mir, als ich noch ein Knabe war und das erste Mal die Inschrift las. Und es hat sich mir so tief in die Seele geprägt, als hätte es der Tote selbst aus der Erde zu mir emporgerufen. Vivo, ich lebe. Ein seltsamer Wahlspruch für ein Grabmal. Es klingt heute noch in mir wieder. Und wenn ich daran denke, wird mir wie einst, als ich davor stand. Ich sehe im Geist meinen Großvater, den ich doch niemals im Leben gekannt, da unten liegen, unversehrt, die Hände gefaltet und die Augen, klar und durchsichtig wie Glas, weit offen und unbeweglich. Wie einer, der mitten im Reiche des Moders unverweslich zurückgeblieben ist und still und geduldig wartet auf die Auferstehung. Ich habe die Friedhöfe so mancher Stadt besucht. Immer war es ein leiser, mir unerklärlicher Wunsch, auf einem Grabstein wieder dasselbe Wort zu lesen, der meine Schritte lenkte. Aber nur zweimal fand ich dieses Vivo wieder, einmal in Danzig und einmal in Nürnberg. In beiden Fällen waren die Namen ausgetilgt vom Finger der Zeit. In beiden Fällen leuchtete das Vivo hell und frisch, als sei es selber voll des Lebens. Von jeher nahm ich als erwiesen hin, dass, wie man mir schon als Kind gesagt, mein Großvater keine Zeile von seiner Hand hinterlassen habe. Umso mehr erregte es mich, als ich vor nicht langer Zeit in einem versteckten Fache meines Schreibtisches, unseres alten Erbstückes, auf ein ganzes Bündel Aufzeichnungen stieß, die offenkundig von ihm geschrieben waren. Sie lagen in einer Mappe, auf der der sonderbare Satz zu lesen stand: »Wie will der Mensch dem Tod entrinnen, es sei denn, dass er nicht warte noch hoffe?« Sofort flammte das Wort »Vivo« in mir auf, das mich mein ganzes Leben hindurch wie ein Lichterschein begleitet hatte und nur weilenweise schlafen gegangen war, um, bald in Träumen, bald in Wachen, ohne äußeren Anlass wieder und wieder neu in mir zu werden. Wenn ich zu Zeiten geglaubt, es könne Zufall gewesen sein, dass jenes Vivo auf den Grabstein kam, eine Inschrift der Wahl des Pfarrers überlassen, so wurde mir, als ich den Sinnspruch auf dem Buchdeckel gelesen, zu voller Gewissheit, es müsse sich dabei um eine tiefere Bedeutung handeln, um etwas, das vielleicht das ganze Dasein meines Großvaters erfüllt hatte. Und was ich weiter las in seinem Nachlass, bestärkte mich in meiner Ansicht von Seite zu Seite. Es stand zu viel von privaten Beziehungen darin, als dass ich es fremden Ohren enthüllen dürfte, und so mag es genügen, dass ich flüchtig nur das berühre, was zu meiner Bekanntschaft mit Johann Hermann Obereit führte und mit dessen Besuch bei den Zeitegeln im Zusammenhang steht. Wie aus den Aufzeichnungen hervorging, gehörte mein Großvater der Gesellschaft der philadelphischen Brüder an, ein Orden, der mit seinen Wurzeln zurückreicht bis ins alte Ägypten und den sagenhaften Hermes Trismegistos seinen Begründer nennt. Auch die Griffe und Gesten, an denen die Mitglieder einander erkannten, waren ausführlich erklärt. Sehr oft kam der Name Johann Hermann Obereit, eines Chemikers, der mit meinem Großvater eng befreundet gewesen schien und in Runkel gelebt haben musste, vor, und da es mich interessierte, Näheres über das Leben meines Vorfahren und die dunkle, weltabgewandte Philosophie, die aus jeder Zeile seiner Briefe sprach, zu erfahren, beschloss ich, nach Runkel zu reisen, um dort zu erkunden, ob nicht vielleicht Nachkommen des erwähnten Obereit existierten und eine Familienchronik vorhanden sei. Man kann sich nichts Traumhafteres denken als jenes winzige Städtchen, das wie ein vergessenes Stück Mittelalter mit seinen krummen, totenstillen Gassen und dem grasdurchwachsenen, buckligen Pflaster zu Füßen des Bergschlosses Runkelstein, dem Stammsitz der Fürsten von Wied, unbekümmert den grellen Schrei der Zeit verschläft. Schon am frühen Morgen zog es mich hinaus zu dem kleinen Friedhof, und meine ganze Jugend wachte wieder auf, als ich in dem strahlenden Sonnenschein von einem Blumenhügel zum anderen schritt und mechanisch die Namen derer von den Kreuzen ablas, die dort unten schlummerten in ihren Särgen. Von weitem erkannte ich an der funkelnden Inschrift den Grabstein meines Großvaters. Ein alter Mann mit weißem Haar, bartlos, die Züge scharf geschnitten, saß davor, den Elfenbeingriff seines Spazierstocks ans Kinn gedrückt, und blickte mich mit merkwürdig lebhaften Augen an, wie jemand, bei dem die Ähnlichkeit eines Gesichtes allerlei Erinnerungen weckt. Altmodisch gekleidet, fast in Biedermeiertracht, mit Vatermördern und schwarzseidener breiter Halsbinde, sah er aus wie ein Ahnenbild aus längst vergangener Zeit. Ich war über seinen Anblick, der ganz und gar nicht in die Gegenwart passte, dermaßen erstaunt und hatte mich überdies so vergrübelt in all das, was ich dem Nachlass meines Großvaters entnommen, dass ich, mir kaum bewusst, was ich tat, halblaut den Namen Obereit aussprach. »Ja, mein Name ist Johann Hermann Obereit«, sagte der alte Herr, ohne sich im Geringsten zu wundern. Mir verschlug es fast den Atem, und was ich im Verlauf des sich entwickelnden Gespräches noch weiter erfuhr, war ebenfalls nicht danach angetan, meine Überraschung zu mindern. Es ist an sich kein alltäglicher Eindruck, einen Menschen vor sich zu haben, der nicht viel älter scheint, als man selbst ist, und doch anderthalb Jahrhunderte gesehen hat. Ich kam mir vor wie ein Jüngling, trotz meiner schon weißen Haare, als wir nebeneinander hergingen und er mir von Napoleon und anderen geschichtlichen Persönlichkeiten, die er gekannt, erzählte, wie man von Leuten spricht, die erst vor kurzem gestorben sind. »In der Stadt gelte ich als mein eigener Enkel«, sagte er lächelnd und deutete auf einen Grabstein, an dem wir vorüberkamen und der die Jahreszahl 1798 trug. Von rechts wegen sollte ich hier begraben liegen. Ich habe das Todesdatum draufschreiben lassen, denn ich wünsche nicht, von der Menge als moderner Methusalem angestaunt zu werden. Das Wort Vivo, fügte er hinzu, als habe er meinen Gedanken erraten, kommt erst hinzu, wenn ich wirklich tot bin. Wir schlossen bald enge Freundschaft, und er bestand darauf, dass ich bei ihm wohnte. Wohl ein Monat war verflossen, und oft saßen wir bis tief in die Nacht in angeregter Unterhaltung beisammen. Aber immer lenkte er ab, wenn ich die Frage stellte, was wohl der Satz auf der Mappe meines Großvaters: Wie will einer dem Tod entrinnen, es sei denn, dass er nicht warte noch hoffe, bedeuten möge. Eines Abends jedoch, der letzte, den wir zusammen verbrachten, das Gespräch kam auf die alten Hexenprozesse, und ich vertrat die Ansicht, es müsse sich in solchen Fällen wohl nur um hysterische Frauenzimmer gehandelt haben, unterbrach er mich plötzlich. Sie glauben also nicht, dass der Mensch seinen Körper verlassen kann und, sagen wir mal, nach dem Blocksberg reisen? Ich schüttelte den Kopf. »Soll ich es Ihnen vormachen?« fragte er kurz und sah mich scharf an. »Ich gebe gern zu«, erklärte ich, »dass die sogenannten Hexen durch den Gebrauch gewisser narkotischer Mittel in einen Zustand der Entrückung gerieten und felsenfest glaubten, auf einem Besen durch die Luft zu fliegen.« Er dachte eine Weile nach. »Freilich, Sie werden immer sagen, auch ich bilde es mir nur ein«, erwog er halblaut und versank wieder in Nachsinnen. Dann stand er auf und holte vom Bücherbord ein Heft. »Aber vielleicht interessiert es Sie, was ich hier niedergeschrieben habe, als ich vor Jahren das Experiment machte? Ich muss vorausschicken, ich war damals noch jung und voller Hoffnung. Ich sah an seinem versinkenden Blick, dass sein Geist zurückwanderte in ferne Zeiten, und glaubte an das, was die Menschen das Leben nennen, bis es dann Schlag auf Schlag kam. Ich verlor, was einem auf Erden lieb sein kann, mein Weib, meine Kinder, alles. Da führte mich das Schicksal mit ihrem Großvater zusammen, und er lehrte mich verstehen, was Wünsche sind, was Warten ist, was Hoffen ist, wie sie miteinander verflochten sind und wie man diesen Gespenstern die Maske vom Gesicht reißt. Wir haben sie die Zeitegel genannt, weil sie, wie die Blutegel, das Blut uns die Zeit, den wahren Saft des Lebens aus dem Herzen saugen. Hier in diesem Zimmer war's, da lehrte er mich den ersten Schritt auf dem Weg tun, auf dem man den Tod besiegt und die Vipern der Hoffnung zertritt. Und dann, er stockte einen Augenblick. Ja, und dann bin ich geworden wie Holz, das nicht fühlt, ob man es streichelt oder zersägt, ins Feuer oder ins Wasser wirft. Mein Inneres ist leer seitdem. Ich habe keinen Trost mehr gesucht, habe keinen mehr gebraucht. Wofür hätte ich ihn suchen sollen? Ich weiß, ich bin, und jetzt erst lebe ich. Es liegt ein feiner Unterschied zwischen »Ich lebe« und »Ich lebe«. »Sie sagen das alles so einfach, und es ist doch furchtbar«, fiel ich erschüttert ein. »Es scheint nur so«, beruhigte er mich lächelnd. »Es strömt ein Glücksgefühl aus der Unbeweglichkeit des Herzens, das Sie sich nicht träumen lassen. Es ist wie eine ewige, süße Melodie, dieses »Ich bin«, die nie mehr erlöschen kann, wenn sie einmal geboren ist. Weder im Schlaf, noch wenn die Außenwelt wieder aufwacht in unseren Sinnen, noch nach dem Tod. Soll ich Ihnen sagen, warum die Menschen so früh sterben und nicht 1000 Jahre leben, wie es in der Bibel steht über die Patriarchen? Sie sind gleich den grünen Wassertrieben eines Baumes. Sie haben vergessen, dass sie zum Stamme gehören. Darum verwelken sie im ersten Herbst. Doch ich wollte Ihnen erzählen, wie ich das erste Mal meinen Körper verließ. Es gibt eine uralte verborgene Lehre, so alt wie das Menschengeschlecht. Sie hat sich vererbt von Mund zu Ohr bis heutigen Tags, und nur wenige kennen sie. Sie zeigt uns die Mittel, die Schwelle des Todes zu überschreiten, ohne das Bewusstsein zu verlieren. Und wem es gelingt, der ist von da an Herr über sich selbst. Er hat ein neues Ich erworben, und was ihm bis dahin als Ich erschienen, ist nur mehr ein Werkzeug, so wie jetzt Hand und Fuß unsere Werkzeuge sind. Herz und Atem stehen still wie bei einer Leiche, wenn der neu entdeckte Geist auszieht. Wenn wir wegwandern, wie die Israeliten von den Fleischtöpfen Ägyptens, und zu beiden Seiten die Wasser des Roten Meeres stehen wie Mauern. Lange und viele Male musste ich es üben unter namenlosen, zermürbenden Qualen, bis es mir endlich gelang, mich vom Leibe loszulösen. Anfangs fühlte ich mich schweben, so wie wir wohl im Traume zuweilen glauben, fliegen zu können, mit angezogenen Knien und ganz leicht. Aber plötzlich trieb ich in einem schwarzen Strom dahin, der von Süden nach Norden floss. Wir nennen es in unserer Sprache den aufwärts fließenden Jordan, und sein Brausen klang wie das Rauschen des Blutes im Ohr. Viele aufgeregte Stimmen, deren Urheber ich nicht sehen konnte, schrien mich an, ich solle umkehren, bis mich ein Zittern befiel und ich in dumpfer Angst einer Klippe zuschwamm, die vor mir auftauchte. Im Mondlicht sah ich ein Geschöpf dort stehen, so groß wie ein halbwüchsiges Kind, nackt und ohne Merkmale männlichen oder weiblichen Geschlechtes. Es hatte ein drittes Auge auf der Stirn wie der Polyphem und deutete regungslos in das Innere des Landes. Dann schritt ich durch ein Dickicht dahin auf einem glatten weißen Wege, doch ich spürte den Boden unter meinen Füßen nicht, und auch wenn ich die Bäume und Sträucher ringsum berühren wollte, konnte ich ihre Oberfläche nicht greifen. Immer lag eine dünne Schicht Luft dazwischen, die sich nicht durchdringen ließ. Ein fahler Glanz wie von faulem Holz bedeckte alles und machte das Sehen deutlich. Die Umrisse der Dinge, die ich wahrnahm, schienen locker, molluskenartig aufgeweicht und wunderlich vergrößert. Junge, federlose Vögel mit runden, frechen Augen hockten feist und gedunsen, gleich Mastgänsen in einem riesigen Nest und kreischten auf mich herab. Ein Rehkitz, kaum noch fähig zu laufen und doch schon so groß wie ein völlig entwickeltes Tier, saß träge im Moos und drehte, fett wie ein Mops, schwerfällig den Kopf nach mir. Eine krötenhafte Faulheit in jedem Geschöpf, das mir zu Gesichte kam. Allmählich ging mir die Erkenntnis auf, wo ich mich befand. In einem Land, so wirklich und wahrhaftig wie unsere Welt, und dennoch nur ein Widerschein von ihr, in dem Reich der gespenstischen Doppelgänger, die sich von dem Mark ihrer irdischen Urform nähren, sie ausplündern und selber ins Ungeheure wachsen, je mehr sich jene verzehren in vergeblichem Hoffen und Harren auf Glück und Freude. Wenn auf der Erde jungen Tieren die Mutter weggeschossen wird und sie voll Vertrauen und Glauben auf Nahrung warten und warten, bis sie in Qualen verschmachten, entsteht ihr gespenstisches Ebenbild auf dieser verfluchten Geisterinsel und saugt wie eine Spinne das versickernde Leben der Geschöpfe unserer Erde in sich, die im Hoffen entschwindenden Kräfte des Daseins der Wesen werden hier Form und wucherndes Unkraut, und der Boden ist geschwängert von dem düngenden Hauch der verwarteten Zeit. Und wie ich weiter wanderte, kam ich in eine Stadt, die voller Menschen war. Viele von ihnen kannte ich auf Erden, und ich erinnerte mich ihrer zahllosen, fehlgeschlagenen Hoffnungen, und wie sie von Jahr zu Jahr gebeugter gingen, und doch die Vampire, ihre eigenen dämonischen Iche, die ihnen das Leben und die Zeit fraßen, sich nicht aus dem Herzen reißen wollten. Hier sah ich sie zu schwammigen Scheusalen aufgebläht, mit dickem Wanst, die Augen stier und gläsern über den speckverquollenen Wangen umherschwabbern. Aus einem Bankladen mit dem Aushängeschild »Wechselstube Fortuna, jedes Los gewinnt den Haupttreffer«, drängte Kopf an Kopf eine grinsende Menge, Säcke von Gold hinter sich herschleifend, die wulstigen Lippen in sattem Schmatzen verzogen, die zu fett und galert gewordenen Phantome aller jener, die auf Erden dahinsiechen in unstillbarem Durst nach Spielergewinn. Ich trat in eine tempelartige Halle, deren Säulen bis zum Himmel ragten. Darin saß auf einem Thron aus geronnenem Blut ein Ungeheuer mit Menschenleib und vier Armen, die grässliche Hyänenschnauze triefend vor Geifer, der Kriegsgott wilder afrikanischer Stämme, die in ihrem Aberglauben Opfer darbringen, um den Sieg über die Feinde zu erflehen. Voll Entsetzen floh ich aus dem Dunstkreis der Verwesung, der die Städte erfüllte, zurück in die Straße und blieb voll Staunen vor einem Palast stehen, der an Pracht alles übertraf, was ich jemals gesehen. Und doch kam mir jeder Stein, jeder First, jede Treppe so seltsam bekannt vor, als hätte ich in Phantasien einst selber all das erbaut. Als sei ich unumschränkter Herr und Besitzer des Hauses, stieg ich die breiten Marmorstufen empor. Da las ich auf einem Türschild meinen eigenen Namen, Johann Hermann Obereit. Ich trat ein und sah mich selbst im Purpur an einer prunkenden Tafel sitzen, von tausend Sklavinnen bedient, und ich erkannte in ihnen all die Frauen wieder, die im Leben meine Sinne erfüllt hatten, wenn auch manche nur für einen flüchtigen Augenblick. Ein Gefühl unbeschreiblichen Hasses befiel mich bei dem Bewusstsein, dass jener, mein eigener Doppelgänger, hier schwelgte und prasste, seit ich lebte, und dass ich selber es gewesen war, der ihn ins Dasein gerufen und mit Reichtum beschenkt hatte, indem ich mir die magische Kraft meines Ichs in Hoffen, Ersehnen und Warten aus der Seele entströmen ließ. Mit Schrecken wurde mir klar, dass mein ganzes Leben nur aus Warten in jeglicher Form bestanden hatte, und nur aus Warten, aus einer Art unaufhörlichen Verblutens, und dass die gesamte Zeit, die mir übrig geblieben war, zum Empfinden von Gegenwart kaum nach Stunden zählte. Wie eine Seifenblase zerplatzte vor mir, was ich bis dahin für den Inhalt meines Lebens gehalten. Ich sage Ihnen, was wir auch auf Erden vollbringen, immer gebiert es ein neues Warten und ein neues Hoffen. Das ganze Weltall ist getränkt von dem Pesthauch des Absterbens einer kaum geborenen Gegenwart. Wer hätte nie die entnervende Schwäche gefühlt, die uns befällt, wenn wir im Wartezimmer eines Arztes, eines Advokaten, einer Amtsstube sitzen? Was wir Leben nennen, es ist der Wartesaal des Todes. Plötzlich begriff ich, damals, was die Zeit ist. Wir selbst sind Gebilde aus Zeit gemacht, Leiber, die Stoff zu sein scheinen und nichts anderes sind als geronnene Zeit. Und unser tägliches Hinwelken dem Grabe entgegen, was ist es denn sonst als wiederum zu Zeit werden unter der Begleiterscheinung des Wartens und Hoffens? So wie Eis auf dem Ofen und dazwischen wiederum zu Wasser wird. Ich sah, dass ein Beben die Gestalt meines Doppelgängers durchlief, als diese Erkenntnis in mir wach wurde und dass Angst sein Gesicht verzerrte. Da wusste ich, was ich zu tun hatte. Kämpfen bis aufs Messer mit jenen Phantomen, die uns aussaugen wie Vampire. Oh, Sie wissen genau, warum Sie den Menschen unsichtbar bleiben und sich vor ihren Blicken verbergen, diese Schmarotzer an unserem Leben. Auch des Teufels größte Gemeinheit ist, dass er so tut, als ob er nicht existiere. Und seitdem habe ich die Begriffe »Warten« und »Hoffen« für immer ausgerottet aus meinem Dasein. Ich glaube, Herr Obereit, ich würde zusammenbrechen schon beim ersten Schritt, wenn ich den schrecklichen Weg gehen wollte, den Sie gegangen sind, sagte ich, als der Alte schwieg. Ich kann mir wohl denken, dass man durch unausgesetzte Arbeit das Gefühl des Wartens und Hoffens in sich betäuben kann. Dennoch... Ja, aber nur betäuben. Innerlich bleibt das Warten lebendig. Sie müssen das Beil an die Wurzel legen, unterbrach mich Obereit. Werden Sie wie ein Automat hier auf der Erde, wie ein Scheintoter. Greifen Sie nie nach einer Frucht, die Ihnen winkt, wenn auch nur das geringste Warten damit verbunden ist. Rühren Sie keine Hand, und alles wird Ihnen reif in den Schoß fallen. Anfangs ist's wohl wie ein Wandern durch trostlose Wüsten, oft lange Zeit, aber plötzlich wird rings um Sie her eine Helle sein. Sie werden alle Dinge, die schönen und die hässlichen, in einem neuen, ungeahnten Glanze sehen. Dann gibt's kein Wichtig mehr für Sie, kein Unwichtig. Jedes Geschehnis wird gleich wichtig sein und gleich unwichtig. Und dann werden Sie im Drachenblut geharnt sein wie Siegfried und von sich sagen können, ich fahre hinaus ins uferlose Meer eines ewigen Lebens mit schneeweißem Segel. Es waren die letzten Worte, die Johann Hermann Obereit zu mir gesprochen. Ich habe ihn nie mehr wiedergesehen. Viele Jahre sind inzwischen verflossen. Ich habe mich bemüht, so gut ich konnte, der Lehre zu folgen, die Obereit mir gab. Aber das Warten und Hoffen will nicht aus meinem Herzen weichen. Ich bin zu schwach, das Unkraut auszureißen. Und wundere mich auch nicht mehr, dass unter den zahllosen Grabsteinen auf den Friedhöfen so selten einer die Inschrift trägt, Vivo. Ende von J. H. Obereits Besuch bei den Zeitegeln, gelesen von Hokus Pokus. Verteidigung des Unsinns von Gilbert Keith Chesterton. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Verteidigung des Unsinns. Es gibt von jeher zwei berechtigte Arten, diese unsere dämmernde Welt zu betrachten. Wir können dieses Zwielicht als ein abendliches oder ein morgendliches ansehen. Alles bis zu einer Eichel herab darf uns als ein Erstling oder ein Nachkömmling bedünken. Es gibt Zeiten, wo uns die Summe nicht so sehr der Schlechtigkeiten als der menschlichen Güte schier den Atem benimmt und wo wir uns nur mehr als die Erben überwältigender Großtaten vorkommen. Aber zu anderen Zeiten scheint uns alles erst in den Anfängen begriffen. Die ewigen Steine kommen uns vor wie Funken von eines Knaben Feuerwerk. Die ganze Welt steht so neu und jung vor uns, dass selbst die schneeigen Haare der Greise, um mit der Bibel zu reden, wie Blüten des Mandelbaumes sind, wie Weistern zur Frühlingszeit. Dass es dem Menschen heilsam ist, sich als den Erben aller Zeiten zu fühlen, darüber sind sich die Menschen ziemlich einig. Weniger populär, aber dennoch von gleicher Wichtigkeit, ist die Ansicht, dass es heilsam für ihn ist, sich nicht nur als ein Abkömmling, sondern als ein Urahn zu fühlen. Es ist ihm dienlich, sich zu fragen, ob er sich zu den Helden rechnen dürfe, und erhebende Zweifel darüber zu hegen, ob er nicht ein Sonnenmythos sei. Was zu allen Zeiten diesen Eindruck der perennierenden Kindheit der Welt am stärksten erweckt, das ist das Unvermittelte, Plötzliche. Und wollte man uns befragen, was am besten für die abenteuerliche Jugend des 19. Jahrhunderts zeugt, so würden wir bei aller Hochachtung für die gewichtigen Errungenschaften der Wissenschaft und Philosophie zur Antwort geben, dass sie in den Knittelversen eines Busch und in der Literatur des Unsinns zu finden sei. In gewissem Sinne ist es wahr, dass einige der größten Schriftsteller aller Zeiten, wie Aristophanes, Rabelais und Heine, Unsinn geschrieben haben. Aber dieser Unsinn, scheint mir, war ein ganz anderer. Es war ein satirischer, das heißt ein symbolischer. Es war eine Art von übermütigen Kapriolen um eine entdeckte Wahrheit herum. Der Instinkt des Satirikers, der in dem Schnupper des deutschen Kaisers etwas Typisches für ihn sieht und ihn länger und länger zieht, ist ein wesentlich verschiedener vom Instinkt des Spaßmachers, der ohne jeglichen Grund sich ausmalt, wie dieser selbe Schnurrbart sich wohl beim Erzbischof von München-Freising ausnehme, wenn er ihm unversehens hervorwüchse. Dass wir den Unsinn als eine neue Literatur, man könnte fast sagen als einen neuen Sinn, beanspruchen, wäre ganz unverantwortlich, wenn der Unsinn nichts anderes wäre als eine ästhetische Laune. Niemals ist ein erhaben künstlerisches Erzeugnis aus der reinen Kunst entblüht, ebenso wenig als etwas höchst Vernünftiges aus reiner Vernunft entstand. Jedes große ästhetische Blühen entstand auf einem reichen moralischen Boden. Das Prinzip des L'art pur l'art ist ein sehr gutes Prinzip, wenn es besagen will, dass zwischen der Erde und dem Baum, der seine Wurzeln in der Erde hat, ein wesentlicher Unterschied besteht. Es ist jedoch ein schlechtes Prinzip, wenn es besagen will, dass der Baum ebenso gut wachsen könnte, wenn seine Wurzeln in der Luft hingen. Jede große Literatur ist stets allegorisch gewesen. Allegorisch für eine bestimmte Weltanschauung. Die Ilias ist nur groß, weil alles Leben eine Schlacht ist. Die Odyssee, weil alles Leben eine Wanderschaft. Das Buch Hiob, weil alles Leben ein Rätsel ist. Die einen stehen dem Leben auf eine Weise gegenüber, die sich in dem Wort geisterhaft summieren lässt. Die bessere Weise anderer lässt sich in dem Wort ein Sommernachtstraum zusammenfassen. Selbst die trivialsten Melodramen und Kriminalgeschichten können etwas Nutz sein, wenn sie etwas von der Lust an unheimlichen Möglichkeiten, etwas von den gesunden Schauern an sich haben, die uns nachts auf einsamen, dunklen Wegen überkommen können. Wenn daher Unsinnigkeiten wirklich die Literatur der Zukunft sein sollen, so muss sie ihre eigene Deutung des Kosmos haben. Die Welt muss nicht nur das Tragische, Romantische und Religiöse, sie muss auch das Unsinnige sein. Und hier glaube ich, dass der Unsinn auf eine sehr unerwartete Weise sich zu einer geistigen Auffassung der Dinge gesellen wird. Die Religion hat Jahrhunderte hindurch die Menschen angespornt, die Wunder der Schöpfung anzustaunen. Aber sie ließ gänzlich außer Acht, dass etwas Sinnfälliges nicht vollkommen wunderbar sein kann. Solange wir im Baum nichts weiter als einen sinnfälligen Gegenstand erblicken, kann er kein sonderliches Erstaunen in uns erregen. Erst wenn wir in ihm eine unerklärliche Welle des Lebens erblicken, die, man weiß nicht recht warum, aus dem Erdboden zum Himmel emporstrebt, erst dann erfasst uns Furcht vor dem Waldhüter. Es hat tatsächlich alles seine zwei Seiten, wie der Mond, der zugleich der Patron des Unsinns ist. So lässt sich der Vogel betrachten wie eine Blüte, die von ihrem Federstängel abfiel. Der Mensch wie ein Vierfüßler, der auf seinen Hinterfüßen bettelt. Ein Haus wie ein Riesenhut, um ihn vor der Sonne zu schützen. Ein Stuhl wie ein Apparat mit vier Füßen für einen Krüppel, der nur auf zwei Füßen steht. Dies ist jene andere Seite der Dinge, die uns am sichersten zum geistigen Wunder führt. Es ist bezeichnend, dass in dem größten religiösen Dichterwerk, dem Buch Hiob, nicht dasjenige Argument überzeugend auf den Gottlosen wirkt, das die Schöpfung als ein planvoll wohlgeordnetes Werk darstellt, sondern im Gegenteil ein Bild ihrer ungeheuren, rätselhaften Sinnlosigkeit entwirft. Hast du, o Gott, regnen lassen auf die Wüste, wo keine Menschen sind? Dies naive Staunen über die Gestaltung des Lebens und ihre namenlose Unabhängigkeit von unseren intellektuellen Voraussetzungen und trivialen Definitionen ist die Grundlage des Spiritualismus, wie die Grundlage des Unsinns. Unsinn und Glaube, so ungereimt dies auch klingen mag, sind die zwei stärksten symbolischen Beweise für die Tatsache, dass es ebenso unmöglich ist, das Wesen der Dinge mittels eines Syllogismus zu enträtseln, wie einen Walfisch mittels einer Angel zu fangen. Die gute Seele, welche lediglich die logische Seite der Dinge zu erforschen suchte und somit zu dem Ergebnis kam, dass Glaube Unsinn sei, weiß nicht, wie richtig sie es trifft. Vielleicht kommt sie später darauf, dass Unsinn Glaube ist. Ende von Verteidigung des Unsinns. Aufgenommen von Dom Bombadil. Die Belagerung von Dresden. Ein Brief von E.T.A. Hoffmann. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Brief an Kunz mit der Abschrift des Ritters Gluck. Dresden, den 10. Mai 1813. Vortrefflichster. Es ist jetzt eine Zeit, in der sich Neues an Neues drängt, so daß man nur das zunächst Erfahrene erzählen mag. Verlangen Sie daher nichts Umständliches über meine Fata bis zum 30. April. Nur so viel, daß das herrliche Dresden selbst in den kritischen Zeiten, selbst in meiner übermißlichen Lage mich ganz ermutigte. Schon den 26. April fand ich meinen alten Freund, den Kammermusikus Morgenroth, der nichts Angelegentlicheres zu tun hatte, als mich in die Kirche zur Aufführung eines prächtigen, altertümlichen Requiems von Hasse zu geleiten. Aber noch eine größere Freude stand mir am Abend bevor. Ich fand nämlich im Linkschen Bade meinen ältesten Jugend-, Schul- und akademischen Freund, den Staatsrat von Hippel, dessen Herz noch ebenso wie seit 25 Jahren jetzt unter dem Stern des Roten Adlerordens sich den Ergießungen der innigsten Freundschaft überließ. Dass ich des gemütlichen, für deutsche Musik empfänglichen Molacki Bekanntschaft machte, dass ich die Vestalin in Matrimonio Segreto, eine Hauptprobe des Cortez, hörte und überhaupt in Kunst und Musik mich lustig bewegte, ist Nebensache, nachdem heute der 10. Mai angefangen. Den 30. April abends über Tisch bekam ich Antwort von Sekonda mit einem Wechsel von 70 Reichstalern und der Bitte, mich schleunigst nach Leipzig zu verfügen, insofern sein Bruder länger als 14 Tage hier zu bleiben gedächte. Ich begab mich zum Signor Franz in sein mit den Bildnissen von Opitz, Ochsenheim, Thering und so weiter, sehr gut in Öl gemalt, geschmücktes Kabinett und erhielt den Bescheid, nur nach Leipzig zu gehen, weil er bei Anwesenheit des Kaisers von Russland und des Königs von Preußen vielleicht den ganzen Sommer über hier bleiben würde. Den 2. Mai wollte ich daher mit der Diligenze abreisen. Allein keine Diligenze, keine Post, keine Pferde, keinen Pass. Ich mußte bleiben. Schon den 3. ging ungeheure russische Bagage über die Elbe Tag und Nacht. Den 7. verließ der Staatskanzler von Hardenberg mit den Staatsräten Dresden. Den 8. rückte von früh 3 Uhr Artillerie durch. Um 10 Uhr ritt der König von Preußen durch die Stadt. Um 11 Uhr brannte die Elbbrücke, der von Holz aufgerichtete Teil zur Kommunikation, da, wo die beiden Bogen eingesprengt sind, und beide Schiffsbrücken, deren Kräne brennend die Elbe herabschwammen. Der Kanonendonner erschütterte die Fenster der Häuser an der Elbe. Um 11:15 Uhr ritt ein französischer Trompeter und ein französischer Ulan durch die Straßen, Kavallerie, Infanterie folgte, und um 5 Uhr traf, unter dem Geläute aller Glocken und von verschiedenen Deputationen empfangen, Seine Majestät der Kaiser Napoleon mit zahlreichem Gefolge ein. Die Russen blieben in der Neustadt, und nun ging ein Tirailleren mit Büchsen hinüber und herüber an, welches bis in die späte Nacht und den 9. um 3 Uhr wieder anfing und den ganzen Tag wieder bis in die Nacht dauerte. Sie wissen, daß da, wo das Kreuz auf der Brücke steht, sich 2 steinerne Schilderhäuser befinden. Hinter beiden, sowie hinter einigen Steinen, hatten sich russische Jäger postiert und schossen, so sich französisches Militär blicken ließ herüber. Ich befand mich auf dem Wall neben dem Theater und konnte sehen, wie sie anlegten und wie der russische Offizier hin und her sprang, um seine Feinde zu entdecken, und wie er eifrig dem versammelten, neugierigen Volke zuwinkte, sich zu entfernen. Die Kugeln prallten am Schlosstore an, und eine Frau wurde schwer verwundet, sowie ein Knabe erschossen. Den 9. hatten sich französische Jäger auf der Galerie und auf dem Turm der katholischen Kirche postiert und schossen munter herüber. Jetzt flogen Kartätschenkugeln, die Russen hatten Geschütz aufgepflanzt, bis in den Neumarkt, und um 2:30 Uhr platzte mitten auf dem Altmarkt eine hereingeworfene Granate. Mit dieser Gefahr unbekannt ging ich noch vormittags um 10 Uhr an das Brühlsche Palais und fand in der Nähe des Schlosstores mehrere Menschen, wurde aber in dem Augenblick von einer Kugel, die von der Mauer abschlug, am Schienbein, jedoch so matt getroffen, dass eigentlich nur meine neue Stiefelklappe verwundet wurde, ich aber nur einen blauen Fleck davon trug. Die wie ein Geldstück blattgedrückte Kugel hob ich zum Andenken auf, und mit diesem Andenken gänzlich zufrieden, uneigennützig, nicht noch mehr verlangend, entfernte ich mich ziemlich schnell und gab auch die Idee auf, den Wall zu besuchen, in dem eben in den noch übrigen Schießscharten französisches Geschütz aufgefahren wurde. An kein Amt, an keine Vesper war zu denken, denn die Kugeln zersplitterten die Fenster der Kirche und schlugen in die Tür ein, so daß schon in aller Frühe ein alter Mann auf der Kirchentreppe erschossen wurde. In das Schlosstor fuhren zischend unaufhörlich Kugeln. Kurz, in der ganzen Gegend konnte man den Tod der Neugierde sterben. Die Nacht von gestern auf heute haben die Russen die Neustadt verlassen, und die französische Armee geht, wie man sagt, in 2 Punkten ganz in der Nähe von Dresden, wo sie Schiffsbrücken geschlagen, über die Elbe. Ob ich nun hier in Dresden bleiben und wie und wann ich nach Leipzig gehen werde, das wissen die Götter. Ich habe daher das teure Hotel verlassen und mir auf dem Altmarkt Nummer 33 bei Madame Vetter 4 Treppen hoch ein höchst romantisches Stübchen ganz in der Nähe des Uranus gemietet, wo ich jetzt sitze und im stolzen Bewusstsein meines Heldenmutes von ausgestandener Angst und Gefahr schreibe. Übrigens, geliebter Freund, haben Sie gar keine Idee von der Unruhe und von dem grässlichen Tumult, der hier in diesen Tagen geherrscht hat. Und eben deshalb ist der versprochene Aufsatz noch nicht fertig. Dagegen folgt die Abschrift des Ritter Gluck anbei. In meiner jetzigen poetischen Wohnung ist es sehr ruhig, und ich hoffe daher, auf jeden Fall bleibe ich noch 8 Tage in Dresden, fleißig sein und Ihnen noch viele Spezialia schreiben zu können. Ihrer geliebten Frau: Mein literarisches Handwerkzeug taugt den Teufel nichts. Wer vermag mit blasser Tinte und stumpfer Feder was Ordentliches zu schreiben? Aber es soll und wird alles besser werden. Stets unverändert, der Ihrigste. Ende des Briefes. Gelesen von Hokus Pokus. Die Belagerung von Dresden. Aus dem Tagebuch von E.T.A. Hoffmann. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Sonntag, der 25. April 1813. Freiberg, Herzog Waldau. Unangenehme, ängstliche Stimmung. In Dresden angekommen. Sekonda nicht getroffen. Geldverlegenheiten. Brücke. Montag, der 26. Ausgegangen, sich ganz ermutigt. Morgenrot gefunden. Den Kutscher abgefertigt. Mittags der Herr von Leipziger. Herrliches Requiem von Hasse. Im Linkschen Bade Hippel, Stegemann als geheime Staatsräte getroffen. Höchst glückliche Stimmung. Am Rande Briefe nach Leipzig. Dienstag, den 27. Vormittags sich auf den Straßen herumgetrieben. Nachmittags Logis beim Linkschen Bade angesehen. abends im Linkschen Bade mit Hippel Bartholdi und mit ihnen im Engel gegessen. Ziemlich gemütliche Stimmung. Mittwoch, der 28. Angenehmer Besuch von Morgenrot, der mir Mut einflößt. Mittags an der Table d'Hôte. 5 Kürassierregimenter. Den Kaiser und den König gesehen. Nachmittags spazieren gegangen in der Stadt. Nicht ohne Besorgnisse. Ich muss wahrscheinlich nach Leipzig. Donnerstag, den 29. Dies tristis in mancherlei Sorgen verbracht. Den Gluck angefangen abzuschreiben. Vergeblicher Besuch bei Hippel. Freitag, den 30. Dito. Abends über Tische ganz unvermutet Brief aus Leipzig mit einer Remesse von 70 Reichstalern, die mich aller Sorgen entheben. Große Freude. Glückliche Stimmung. Samstag, der 1. Mai. Bei Morgenrot. Dann zu Franz Sekonda, der mich nach Leipzig schickt. Böse Nachrichten halten mich aber zurück. Herrliches Amt von Schuster gehört. Safarollis Gesang. Abends Il Matrimonio Fegreto, Bonaveri. Die Caravaglia Sandrini. Fußnote: Luigia Sandrini, geborene Caravaglia. Benelli, höchst glücklicher Abend. Sonntag, den 2. Vormittags in der Messe von Naumann, sehr poetische Stimmung. Abends im Linkschen Bade, Morgenrot. Kammermusikus Schmiegel, gemütliche Bekanntschaften. Bei Conradi in höchst freundlicher Stimmung gepunscht. Kriegsangelegenheiten auf der höchsten Spitze. Montag, den 3. bis Donnerstag, den 6. Von hier an beginnen die Tage der höchsten Unruhe, der höchsten Spannung. Armeeberichte erscheinen, selbst Hippel beunruhigt über den Ausgang der Dinge und gibt mir den Rat, nur noch einige Tage zu warten. Indessen sieht man die augenscheinliche Retirade der Russen und Preußen. Bagage, Geschütz geht durch, französische Gefangene aber nur wenig. Freitag, der 7. Der Staatskanzler von Hardenberg ist fort. Hippel habe ich nicht mehr gesehen. Der Stadtkommandant ist ebenfalls fort. Die entsetzlichste Unruhe und Besorgnis. Wann werde ich denn nach Leipzig kommen? Probe von Cortez angehört und mich sehr erbaut. Samstag, den 8. Höchst unruhige Nacht. Kosaken, eine Menge Artillerie zog eilig durch. Um 11 Uhr brannte die Elbbrücke so wie die beiden Schiffsbrücken. Brennende Kähne kamen den Strom herab. Mit einem Mal der größte Tumult. Kanonendonner ganz in der Nähe. Franzosen rückten ein. Um 5 Uhr vormittags der Kaiser. Während der ganzen Zeit beständiges Schießen hinüber und herüber. Merkwürdige Augenblicke. Auf dem Stadtwall die Russen gesehen, wie sie angelegt und auf die Franzosen, welche sich auf der Brücke zeigten, schossen. Abends spät Morgenrot bei mir, gemütliche Stimmung trotz der Misere. Nur eine Stunde vor dem Einmarsch der Franzosen ritt der König von Preußen über die Elbbrücke. Sonntag, den 9. Ziemlich ruhige Nacht. Von 4 Uhr an aber beständiges Schießen. Die Franzosen standen auf dem Turm und der Galerie der katholischen Kirche. Dicht beim Schlosstor habe ich gestanden und wäre beinahe getroffen, indem 5 bis 6 Kugeln zischend an die Mauer anprallten und zurückschlugen. Mittags um 1:30 platzte eine Granate auf dem Altmarkt und setzte alles nicht in geringen Schrecken. Abends bei Morgenrot im Tilkeschen Garten, ziemlich heitere Stimmung der Unruhe unerachtet. Kanonenschüsse. Nachher hörte das Schießen auf. Übrigens ist heute ein alter Mann, der früh in die Kirche gehen wollte, schwer verwundet. Montag, den 10. Früh ausgezogen zu Madame Vetter auf den Altmarkt, wo sonst Morgenrot wohnte. Kleines Künstlerlogis, 4 Treppen hoch, an Kunst geschrieben. Die Russen haben die Neustadt verlassen. Dienstag, den 11. An Sekonda nach Leipzig und an Kunz nach Bamberg geschrieben. Heut zogen zum Brinaer, zum Wildtruffer und zum Seetor Württemberger, Franzosen, Italiener, Polen wenigstens 30.000 bis 40.000 Mann und viel Artillerie durch über die hergestellte Elbbrücke. Die Russen sollen nur 2 Stunden von hier stehen. Große Not. Kein Fleisch, kein Brot. Ängstliche Zeit. Alles ist voller Erwartung. Mit der Frau abends im Tilkeschen Garten, gemütliche Stimmung unerachtet schwerer Sorgen. Die Stimmung vieler parallelisiert mit der meinigen. Leider bin ich noch immer nicht imstande, etwas Zusammenhängendes zu arbeiten. Mittwoch, den 12. Früh an der Rezension der Braunschen und Wilmschen Symphonie gearbeitet. Dann in den Brühlschen Garten. Nachmittags den Kaiser, den Vizekönig und so weiter auf der Brücke gesehen, wie er Kavallerie und Artillerie vorbeidefilieren ließ. Besondere Empfindungen. Der König von Sachsen kam auch mit dem Geläut der Glocken und unter Kanonendonner an. Man sagt, er bleibt hier, und so werde ich am Ende doch nicht nach Leipzig dürfen. Erwartungen. Abends Morgenrot bei mir. Donnerstag, den 13. Zum ersten Mal wieder fleißig an der Rezension der Wilmschen Symphonie gearbeitet und dieselbe glücklich beendigt. Abends in der 30. Singerakademie gewesen und ein wunderschönes Miserere von Naumann gehört, welches aber nicht sonderlich exekutiert wurde. Nachher in gemütlicher Stimmung. Übrigens von allen Seiten Jammergeschrei und Elend. Mangel an Brot. Freitag, den 14. Die Rezension abgeschrieben und nebst Brief an Hertel abgeschickt. Nachher im Brühlschen Garten. Truppen über die Brücke defilieren sehen. Zweifelhafte Nachrichten von dem Glück der Franzosen. Es soll drüben nicht zum Besten stehen. Abends mit der Frau im Dühlschen Garten. Ziemlich gemütliche Stimmung, der Angst und Sorgen unerachtet. Samstag, den 15. Die Rezension der Beethovenschen Messe angefangen. Erfreuliche und doch ängstliche Nachricht, dass der linke Flügel der Franzosen geschlagen ist. Sonst dies ordinarius. Abends im Brühlschen Garten eine Menge Verwundete kamen. Sonntag, den 16. Mit Morgenrot früh im großen Garten in gemütlicher Stimmung gefrühstückt. Nachher in der Kirche eine höchst mittelmäßige Messe gehört. Abends im Dilkeschen Garten. Sonst vom Kriege eine Totenstille. Noch keinen Brief aus Leipzig. Montag, den 17. Den ganzen Tag zu Hause und die Rezension der Beethovenschen Messe beendigt und abgeschrieben. Brief an Hertel, vorzüglich wegen Sekonda, von dem ich noch immer keine Antwort habe. Gemütliche Stimmung. Dienstag, der 18. Morgens an Hertel den Brief nebst Rezension zur Post befördert, dann sich herumgetrieben wegen Passes nach Leipzig und so weiter. Nachmittags ist der Kaiser fort mit den Garten. Im Brühlschen Garten, im Dilkeschen Garten, abends in der Oper die Vestalin, nicht sonderlich mit der Aufführung zufrieden, schlechtes Kostüm und Dekor. Mittwoch, der 19. Heute Nachmittag erhielt ich einen Brief von Sekonda mit 20 Reichstalern in Kassenscheinen. Sogleich Anstalten zur Abreise, alles gepackt. Abends Morgenrot bei mir. Der Aufsatz Träume und Schäume mit großem Glück angefangen. Donnerstag, den 20. Um 10 Uhr fuhr ich in der gemütlichsten Stimmung mit der Postkutsche ab. Ende von Die Belagerung von Dresden, gelesen von Hokus Pokus. Der Verstandverkäufer von Paul Hansmann. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Big Lil. brachte eines Tages ein Pfarrer ein Fass Salzfische nach Hause, die ihm ein Schiffskapitän gegeben hatte, der aus fernen Ländern heimgekommen, und sprach zu seiner Hausehre: »Liebe Frau, diese Fische lassen sich bis zum Winter aufbewahren. Heb sie, bis Weihnacht kommt, auf.« Das Weib aber stellte die Fische fort, und einige Wochen verstrichen. Als der Priester eines Morgens abwesend war, trat ein Fremder ins Pfarrhaus ein. »Meine gute Frau«, hub er an, »ich spüre Hunger und Durst. Könntet ihr mir etwas zu essen und zu trinken reichen?« Die Popin hatte ein gutes Herz, ihr Gatte aber war ein Geizhals. »Nichts kann ich euch geben«, sagte sie da wieder. »Der Priester hat's mir verboten.« »Habt ihr nicht einige Oliven?« »Ich hab wohl ein Fass voll Salzfische, doch mein Mann hebt sie, bis Weihnacht kommt, auf.« »Das ist ja ausgezeichnet, ich heiße Weihnacht. Ach, ich wußt es doch, als ich hier anlangte, daß der teure Pope seinen unglücklichen Vetter nicht vergessen hätte.« »Wie, ihr seid sein Vetter? Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Dann seid ihr zweifelsohne der Vetter Weihnacht, der in Konstantinopel wohnt und so viel Verstand besitzt.« »Wahrlich, gerade der.« »Nun, dann will ich euch speisen, und ihr sollt das Fass mitnehmen.« Der arme Teufel isst und trinkt, dann umarmt er seine Base und geht mit dem Fasse weg. Sobald der Priester wieder ins Haus tritt, hat das Weibchen nichts Eiligeres zu tun, als ihm von seinem Vetter Weihnacht zu berichten, der in Konstantinopel ist. »Hat er meine Rückkunft nicht abgewartet?« fragt der verdutzte Pfarrherr. »Übrigens habe ich ihm das Fass mit Fischen gegeben, wie es abgemacht war.« »Abgemacht? Von wem?« »Habt ihr mir denn nicht gesagt, diese Fische wären für Weihnacht?« »Gewiss, aber nur zum Fest der Geburt unseres Heilands gegessen zu werden. Wahrlich, ihr seid verrückt, meine Frau. Habt euch von einem Herumtreiber foppen lassen, der nicht mehr mein Vetter ist als unser Maultier. Niemals besaßet ihr viel Verstand, jetzt aber sehe ich, dass ihr das bisschen, was ihr hattet, auch verloren habt.« Das Weib weint und seufzt. Die Türen hinter sich zuwerfend, läuft der Pfarrer fort und eilt ins Nachbardorf. Da kehrt der Lügner ins Pfarrhaus zurück. »Guten Tag, meine liebe Base.« »Schert euch zum Teufel, fremder Mann! Ihr seid nicht mein Vetter Weihnacht, der aus Konstantinopel.« »Euer Irrtum ist groß. Doch ist mein Vetter nicht da?« »Nein, er hat mich ausgezankt, weil ich euch das Fass mit Fischen gegeben habe, die er fürs Weihnachtsfest aufsparte, und ist wütend fortgerannt, indem er mir vorwarf, keinen Verstand zu haben.« »Warum kauft ihr euch den nicht? Das trifft sich doch großartig. Ich verkaufe Verstand und Witz an alle, die deren beraubt sind.« »Hm, möchte gern für einige Piaster kaufen.« »Wie ihr wünscht. Und wie viel wollet ihr denn?« »Gebt mir für 10 Piaster, denn ich hab nur diese Summe in meinem Versteck.« »Ja, und sollt ein gut Maß bekommen. Seine Einflößung aber ist etwas verwickelt. Drum darf euch nicht in Erstaunen setzen, was vorgeht.« »Alles, was ihr mir sagt, werde ich tun, denn ich will Verstand bekommen.« Der Herumtreiber versperrt die Tür, lässt das Weib sich aufs Bett legen und verbindet ihr die Augen. Dann tut er mit ihr, was der Pope dank seiner üblen Gesundheit sich nur allzu selten zu tun erlaubt. »Was macht ihr denn da?« fragt ihn das Weib. »Flöße euch guten Verstand auf dem besten Wege ein.« »Ach, wie gut er ist, euer Verstand! Für die anderen 10 Piaster in meinem Verstecke sollt ihr mir auch noch von ihm geben.« Als der Mann sich drückt, hat er die 50 Piaster, welche alle Ersparnisse der Hausfrau ausmachen. Kommt der Pfarrer zurück und will wieder von der Geschichte des Morgens anheben. Das Weib lächelt mit überlegener Miene. »Schweigt doch stille, alter Esel! Verstand und Witz habe ich jetzt mehr als ihr, seit euer Vetter Weihnacht mir für 50 Piaster davon in meine Fröhlichkeit gesteckt hat.« Ende von Der Verstandverkäufer von Paul Hansmann. Nachbar Krippelmacher von Ada Christen. Gelesen von Klaus Neubauer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es steht nichts mehr dort als ein kahler Baum und ein windschiefer Pumpbrunnen. Das Haus, der schmale Garten, der große, eingezäunte Hofraum, alles ist verschwunden, und eine Planke aus neuen Brettern schließt den Wüstenplatz ab. Jetzt deckt der Schnee mitleidsvoll die aufgewühlte Erde zu, und fremd gehen fremde Menschen vorbei und ahnen nicht, wie viel Lust und Leid auf dem eingeplankten Stück Boden gefühlt wurde, wie viel Lachen und Schluchzen in die Lüfte scholl, als noch das einsame Haus da oben stand neben dem niederen Hügel. Damals gab es keine breiten Straßen und Gassen, keine kühlen, vornehmen Leute in dem stillen Winkel. Unsere Nachbarn, welche da lebten, schlossen sich lustig aneinander, halfen einander, zankten miteinander, vertrauten einander. Es war ein fröhliches Leben da in der Arbeiterecke und besonders für uns Kinder, wenn die Weihnachtsfeiertage heranrückten. Vorne, am Ende des Flures, wohnte der dicke Nachbar Krippelmacher und Türe an Türe sein Nachbar, der Weber. Bei dem Krippenmacher war es immer lustig, denn er und sein Sohn, ein flinker, lachender Bursche von etwa 14 Jahren, waren Musikanten, und wenn die Monate heranrückten, wo die Krippenmacherei ruhte, da nahmen sie ihre Geigen und spielten an Sonntagen in den kleinen Schenken der Vorstadt zum Tanze auf. Je näher aber der Winter kam, desto voller wurde ihre Werkstätte von kleinen Arbeitern, und in den letzten 14 Tagen vor dem Christfeste hantierte schon alles, was im ganzen Hause und in der Nachbarschaft geschickte und gesunde Finger hatte. Es war aber auch für uns Kinder eine lustige Arbeit, denn das, was wir da machten, war ja halb Spiel für uns und halb Erwerb. Gar wenige Menschen mögen jemals gesehen haben, wie so ein Kripplein entsteht, welches zur Weihnachtszeit auf dem Markte eine große Rolle spielt, die Schaufenster aller Spielwarenhandlungen schmückt und das Entzücken aller Kinder ist. Selbst die, die es machten, freuten sich, wenn es so glitzernd und flimmernd fertig vor ihnen stand. Wie sie es machten? Auf ein schuhlanges, flaches Brettchen, das zur Hälfte grün bemalt ist, werden an allen vier Ecken Holzstäbchen festgeleimt. Die vorderen zwei sind handhoch, die hinteren doppelt so lang. Sind die Gestelle also hergerichtet, dann kommen große Kübel voll Leimwasser. In dieses werden breite Bogen von dickem, grauem Papier getaucht, wieder herausgezogen und dann zu unförmigen Knäulen zusammengedrückt. Alle die großen und kleinen Hände formen aus diesem feuchten, zerknüllten Papier über die vier Stäbchen gespannte Felsen, welche sich kühn nach hinten aufbauen und ganz unten in der Mitte eine kleine Höhle bilden. Das lässt sich nicht gut so hübsch erzählen, wie es flinke Finger zurechtmachen. Wenn jedoch über diese grauen, leimfeuchten Felsen zerstoßener Glimmer gesiebt wird und blaugrauer Streusand, dann bedarf es keiner großen Einbildungskraft, sich glitzerndes Felsgestein vorzustellen. Kleine steife Bäumlein aus grobem Draht und grünem Papier, aufgefärbtes zartes Moos, Strohblumenknösplein werden dann auf die Felsen geklebt. In der Höhle wird ein winziges Futterkripplein festgemacht, in dieses kommen zierliche Strohhalme und darauf wird das splitternackte Christkindlein gebettet. Ochs und Esel sind alsdann die Nächsten, welche ihren Einzug halten. Diese kleinen Tontierlein werden zu Häupten des Sohnes Gottes gestellt. Im Vordergrunde aber werden Maria und Josef festgeleimt. Die beiden, samt dem Jesuskinde, haben große Heiligenscheine aus Rauschgold. Und da die ganze Rauschgoldarbeit in einem Handgriffe gehen muss, wird auch gleich der Morgenstern, welcher über der Krippe schwebt, an ein Stückchen Draht geklebt und an die höchste Felsenspitze gehängt. Leuchtet der Stern, dann lassen die Krippenmacher den Müller mit dem Mehlsack auf dem Rücken, die Bäuerin mit dem Eierkorb, den Hirten mit seinen Schafen aufmarschieren. Zu allerletzt werden auf einem Felsen die heiligen drei Könige mit ihren Opfergaben aufgestellt, und wären die drei Unglücklichen lebendig, so müssten sie eines elenden Todes sterben, denn es führt nirgends ein Weg zu jener Felsplatte, von welcher sie immerfort zu dem Stern emporschauen. Es war also wieder einmal Weihnacht, und flimmernd standen auf treppenförmigen Brettern die Krippen rundherum in der Stube und hingen auf schaukelartigen Gestellen sogar an den Wänden und von der Decke nieder. Der Nachbar Weber, dem die Füße schwer waren, weil er tagsüber an dem Tretstuhl arbeitete, kam auch hinüber in die helle, warme Stube, saß müde da und hörte dem Geplapper der kleinen Arbeiter zu, denn da wurden ganze Schauspiele aufgeführt, den Tonfiguren wurden allerhand wundersame Reden in den Mund gelegt, ja, sogar Ochs und Esel unterhielten sich miteinander, die Schafe blökten oft herdenweise und das Kindlein in der Krippe musste vor Kälte so unmenschlich laut schreien, wie nur ein langer Bursche mit erfrorenen Ohren und Händen sich zurechtlegen konnte, dass er schreien würde, wenn er splitternackt zur Weihnachtszeit in einer Krippe liegen müsste. Manchmal wurde die Arbeit ein wenig beiseite gelegt und gebratene Kartoffeln rückten an, der Krippelmacher geigte ein Stück oder die zwei kleinen Mädchen des Webers sangen, denn die konnten zwitschern wie die Lerchen, so daß selbst der Vater mühsam den schweren Husten anhielt, um seine Kinder zu hören. Der Weber war ein sehr armer Mann, der harte Tage mit unbeugsamer Geduld ertragen hatte. Er war krank, recht krank. Niemand als er wußte, wie es um ihn stand, denn er saß hustend vom grauen Morgen bis in den sinkenden Abend am Webstuhl und arbeitete schweigend, damit seine Kinder ihr karges Brot hatten. Seit sein Weib tot war, hatte ihn niemand lachen gesehen. Was sie getan hatte, das fleißige Weib, mußte nun er, der unbeholfene Mann, für die beiden Mädchen tun. Er wusch und kochte nun sogar für die Seinen. Dabei fiel seine Brust immer mehr ein, die Schultern wurden immer höher und die entsagenden Augen schauten immer größer aus dem wachsbleichen, hageren Gesicht. Zuweilen, wenn der behäbige Krippenmacher an des Nachbars Tür pochte und mit seiner lachenden Stimme hineinrief, »He, Nachbar, gehen wir nicht ein wenig in die Felder mit unseren Kindern?« ließ er das Schifflein ruhen, wandte sich auf dem schmalen Sitzbrett um und sagte in einem Tone, der aus seinem sehnsüchtigen Herzen herauskam, »Ja, Nachbar Krippelmacher, ich dachte heute schon selber dran. Ich will nur erst meine Kinder zusammenrichten.« Der dürftige Putz der Mädchen wurde dann hervorgeholt, und mit frauenhafter Fürsorge zupfte und steckte der stille Mann jedes Band und jede Falte zurecht, und dann nahm er die Kinder rechts und links an der Hand und ging mit dem Krippelmacher hinaus über die Feldwege durch das wogende Korn. Aber selbst da draußen konnte er schweigend dahinschreiten, in die blaue Luft hineinschauen und sie einschlürfen wie einen köstlichen Trank. Seine gelblichen Wangen röteten sich dann leicht, das dünne, ergrauende Haar schob er dann immer mit allen Fingern in die Höhe, als sollte die Luft auch durch seinen müden Kopf strömen. Sie kehrten erst heim, wenn die hohen Pappeln an der Straße lange Schatten warfen, wenn alles voll Abendfrieden und Ruhe war da draußen. Jedes Mal blieb er bei dem letzten Baum stehen, schaute zurück und sagte fast wehmütig, »Nachbar Krippelmacher, wissen Sie, ich hab nur den einzigen Wunsch, einmal ein paar Stunden da in der Luft zu liegen, im Schatten von dem großen Pappelbaum dort schlafen. Das müsst wohltun, Nachbar Krippelmacher.« Er hat sich aber diesen Lieblingswunsch nie erfüllen können. Der Webstuhl hielt ihn ja fest. Das ging sofort, Jahr aus, Jahr ein. Und während seine Kinder heranwuchsen, verwebte er sein Leben Stück um Stück für sie. Endlich aber kam der Tag, an welchem es ihm schwer wurde, das Webschifflein hin und her zu jagen, und er ging also schon am Mittag mit seinen schweren, geschwollenen Füßen hinüber zu dem Nachbar Krippelmacher. »Das ist gescheit, Nachbar«, lachte der Alte und schob die Mütze auf seinem kahlen Kopf schief. »Bleiben Sie heute bei uns, helfen Sie mit. Unsere Arbeit ist leichter als das Abzappeln am Webstuhl.« »Sie schauen heute übel aus, Nachbar. Wie geht's denn, hä?« Der Weber nickte nur dankend und saß mitten in dem Kindertrubel schier gedankenlos. Er rief manchmal mit gedämpfter Stimme eins seiner kleinen Mädchen heran, streichelte ihnen die glatten, blonden Köpfe, strich ihnen die Schürzen zurecht und schüttelte verstohlen ihre roten Hände. Es regte sich sogar etwas wie ein Lächeln in seinen Mundwinkeln, als die Kinder vergnügt sangen und sprangen. Am Abend in der Dämmerung rückte er näher an seinen Nachbar hin, fuhr verschüchtert und schweigend eine Weile mit den flachen Händen auf seinen Schenkeln hinauf und hinunter, und dann sagte er halblaut: »Nachbar, ich hätte eine Bitte.« »Heraus damit«, murmelte der andere gutmütig. »Krippelmacher, da ist mein letzter Wochenlohn. Unten beim Krämer bin ich mit 6 Groschen im Rückstand, noch vom vorletzten. Nachher beim Bäcker von dieser Woche. Wenn Sie morgen hinschicken, möchten Sie das bezahlen für mich? Ich werde morgen nicht ausgehen können.« »Gern will ich das tun, aber Weber, ist das gar so wichtig?« lachte der dicke Mann. »Freilich, Nachbar Krippelmacher, denn wissen Sie...« Er unterbrach sich und fingerte beteuernd in der Luft herum. »Ich hab mein Lebtag keine Schulden gehabt. Lieber habe ich und mein seliges Weib in unsere eigenen Finger gebissen, als in ein Stück Fleisch, das nicht bezahlt war. Und so sollen's auch einmal meine Kinder machen. Nicht wahr, Krippelmacher?« »Freilich, freilich, Weber«, erwiderte dieser und sah von der Seite mitleidsvoll in das graublasse Gesicht, das im flackernden Lampenscheine dem Manne arg verändert erschien. »Und dann, wenn ich einmal nicht aufstehen könnt, liegen müsst, Nachbar, Sie würden schon für meine Kinder den Frühstückskaffee machen lassen, gell? Es tät auch dazu ausreichen, das Geld. Und nachher, freilich halt, nachher. Was? Meine Kinder haben sonst niemand auf der ganzen Welt als mich, Krippelmacher. Sie sind der einzige gute Mensch.« Das war alles stockend, zagend und doch so feierlich hervorgebracht, dass der alte Mann die Pfeife aus dem Munde nahm, mit der Spitze rund um die glitzernden Kripplein wies, die Augenbrauen ernsthaft in die Höhe zog, seinen Arm in den des Webers schob und so Schulter an Schulter ihm fast ins Ohr schrie: »Nachbar, die Welt stirbt noch lang nicht aus, und solange es kleine Kinder gibt, wird es Weihnachten geben, und solange es Weihnachten gibt, wird es Krippeln geben, und solange werd alleweil ich die schönsten Krippeln machen, die am Markt sind, und damit noch 2 Kindermagen vollstopfen können und 4 Kinderhändchen was Rechtes lernen in der Krippelmacherei. Da, meine Hand drauf, Nachbar Weber, und jetzt legen Sie sich ruhig schlafen.« »Jetzt gehe ich ruhig schlafen. Nachbar, vergelt's Gott. Ich hab nicht viel vorwärts können mit der Red mein Lebtag. Gret hat mein seliges Weib über alles. Ich hab halt nur gearbeitet.« Er trocknete sich die Stirne mit der Rückseite der Hand, nahm seine Kinder rechts und links, nickte allen zu und ging schwerfällig wieder zurück in seine einsame Stube. Zuerst brachte er die Mädchen zu Bette, legte ihnen alles zurecht für den morgenden Tag, streichelte ihnen immer wieder die Haare aus der Stirn und schaute in die hellen Kinderaugen, bis sie sich schlossen im Schlafe. Dann ging er langsam auf und nieder in den Strümpfen, damit er seine Mädchen nicht weckte, und endlich setzte er sich matt auf das Brett vor seinem Webstuhl und ließ das Schifflein versuchend einige Mal hin und her fliegen. Das Geräusch störte ja die Seinen nicht. Als sie noch ganz klein gewesen, war das Klappern und Sausen der Arbeit ihr Wiegenlied. Und als sie schwere Kinderkrankheiten durchmachten, sang der Webstuhl sie gar oft in den Schlaf. Der Mann begann rascher zu arbeiten. Die roten Flecke auf seinen Wangen traten schärfer hervor und sein Blick folgte unablässig dem Schifflein. Mit einmal ließ er die Arme sinken, fuhr nachdenklich prüfend mit den Händen über das Gewebe, dann hängte er das Schifflein aus, nahm die Schere und schnitt vorsichtig die letzten Fäden des gewebten Stoffes durch. Seine Arbeit war fertig. Aber als er die Schere fortlegte und sich erhob, Da hielt er sich fast erschreckt an den braunen Pfosten des Stuhlgerüstes fest. Er drückte seine Wange an das alte Holz und streichelte es so zärtlich, wie er die geliebten Häupter seiner Kinder gestreichelt hatte. Mit dem Werkzeug hat er sie ja ernährt. Und nun schritt er zu dem einzigen Schrank, der in der Stube stand. Dort nahm er ein reines Leinenzeug und seine besten Kleider heraus, zog alles fürsorglich an, brachte seine Haare in Ordnung und blies die Lampe aus. Dann schüttelte er das Kopfkissen eines Bettes zurecht, glättete die Decke und streckte sich auf das Lager hin. Ein leichter Seufzer, schwankend zwischen Aufatmen und Schmerzgefühl, löste sich aus seiner Brust, und dann begann er zu flüstern und zu murmeln, immer ein und dasselbe, immer die demütige und inbrünstige Bitte für seine Kinder. Als der Mond durch das Gebälke des Webstuhles schaute, da wendete ihm der Mann sein geduldiges Gesicht zu und atmete leiser, als ob ein tröstender alter Freund zu ihm gekommen wäre. Drüben, bei dem Nachbar Krippelmacher, ging es noch lustig zu. Da hielten die kleinen Tonfiguren noch große Reden und die gebratenen Kartoffeln sprangen im Backofen herum vor Hitze. »Ich weiß nicht, mir ist der Weber heut recht übel vorgekommen, Weib. Meinst nicht?« fragte der Krippelmacher verdüstert. »Ich möchte einmal hinüberschauen. Vielleicht braucht er etwas.« »Ja, ja, schau nach, Alter«, drängte die gutmütige dicke Frau, und der Mann ging und klopfte sachte an die Tür seines Nachbars. »Bin munter«, flüsterte es drinnen mühsam. Der Krippenmacher trat zögernd ein und sah im ungewissen Mondlicht den Mann in seinem Feiertagsgewande daliegen. »Oho, Weber! Ganz sauber angetan! Wollen doch nicht fortgehen heut noch?« Da langte die hagere Hand nach der des Krippenmachers, und es wisperte beschwörend: »Nicht die Kinder wecken, Nachbar. Es wird ernst. Ich wart von Viertelstund zu Viertelstund auf den Tod. Nachbar, Kinder, Krippelmacher, bitt.« Die gewaltsam ruhige Stimme zitterte, und der Nachbar schwenkte ratlos sein Taschentuch mit der einen Hand, während er mit der anderen die Feuchtkalte des Webers drückte. »Aber, Nachbar Weber!« Er räusperte sich. Der Trost wollte nicht aus der Kehle, denn jetzt fiel das Mondlicht voll in das sanfte Gesicht des Kranken, und da sah er, wie die grau gesprenkelten Haare festklebten an der feuchten Stirn, wie die Augen groß und erloschen in der Höhle lagen und wie nach dem Ohre zu die Haut gelb und abgestorben war. »Krippelmacher!« Der flehende, verschwimmende Blick sagte mehr als jedes Wort, mehr als die Hände, die sich glatt aneinander legten und sich mühsam bittend emporhoben bis zu dem Herzen des Nachbars. »Alles, alles werde ich tun für die Kinder, wenn sie einmal...« Er unterbrach sich, schlug die Hände zusammen und setzte sich erschöpft neben dem Bette nieder. »Immer kälter, finsterer, Nachbar, den Pfarrer, Kinder.« »Nachbar!« Der Krippelmacher rannte zu der Türe und rief mit erstickter Stimme: »Kinder, schnell, ins Pfarrhaus! Die letzte Ölung ist notwendig. Weib, komm herüber, Lichter, geschwind!« Jählings wurde es ängstlich lebendig in dem Hause. Ein paar der Kinder liefen nach dem Pfarrer. Andere brachten mehr Lichter, als jemals in der niederen Stube auf einmal gebrannt hatten, und alle die kleinen und großen Krippenmacher standen zagend, schluchzend im Flur und zwischen der Türe. Näher wagten sie sich noch nicht heran. Der Alte aber und sein Weib knieten neben dem Lager des Sterbenden und hielten seine starren Hände fest auf den Häuptern der schlaftrunkenen Kinder, die nicht wussten, welch ein tapferes, liebevolles Herz schwächer und schwächer schlug. Der Weber lag langgestreckt da. Seine Augen hingen an den jungen, verwunderten Gesichtern, und das, was er ihnen oft gesagt hatte, sagte er ihnen auch jetzt, aber zum ersten Male fast drohend, befehlend. »Brav sein! Fleißig arbeiten!« Und mit einmal rannen große Tropfen aus den weit geöffneten Augen, und er flüsterte, dankbar zu ihm aufblickend und bittend, »Dem Krippelmacher folgen.« Da klingelte es draußen in der Dunkelheit, aus der Ferne. Ganz leise kam der feine Ton heran. Jetzt war er näher und lauter, immer näher und näher. Der Krippenmacher hob die Kinder mit einem Ruck vom Boden auf, gab sie dem Nächststehenden in die Hände, und so kamen sie von einem Nachbararm auf den anderen bis hinaus vor die Türe, wo sie dann ein Mann in die Werkstatt des Krippenmachers trug. Jetzt klingelte es schon laut vor dem Haustore, kam klingelnd über den Flur, und der Knabe, der das Glöckchen schwang, trat klingelnd in das Sterbezimmer. Der Priester folgte mit dem Allerheiligsten, und wo er vorüberschritt, fielen die Arbeiter erschüttert auf die Knie und lagen da mit gesenkten Häuptern. Nur der Weber richtete sich empor und saß harrend auf seinem Lager. Das Antlitz hielt er dem Priester zugewendet, und seine Hände hatte er mühselig gefaltet. Plötzlich flog ein Schatten über sein Haupt, die dunklen Augensterne wurden grau. »Herr Pfarrer, schnell!« »Mein Sohn, wenn du deine Seele...« Der Priester faßte den Sinkenden und legte sein müdes Haupt sachte auf das Kissen. Das sanfte, hinschwindende Gesicht neigte sich ergebungsvoll, und die dürren Lippen lispelten demütig im Beichttone. »Mein Lebtag, geh Arbeit und...« Kein Laut mehr. Sie gingen nach und nach alle fort. Nur der Nachbar Krippenmacher blieb neben dem toten Weber sitzen die ganze lange Nacht. Das Licht erlosch, doch er zündete es nicht wieder an. Der Mond schien ja hell und klar in die öde Stube, und als der Totenwächter im Halbschlafe so hinschaute auf den leeren Webstuhl, da war es ihm, als schwebe das Schifflein geräuschlos hin und her, als bewege sich der Treter unhörbar. Und dann sah er plötzlich die schlanke Gestalt des Toten, der lautlos alle Fäden des Gewebes entzweischnitt. Der Krippenmacher rieb sich die Augen, nahm die starre Hand des Webers in seine beiden Hände, schüttelte sie feierlich und sagte dann, um sich Mut zu machen, recht laut, »Nein, nein, du bist und bleibst tot, du armer Kerl. Gott gib deiner Seele die ewige Ruhe. Aber«, er nickte dem stillen Nachbar versichernd zu, »der Krippelmacher wird Wort halten und wird schon sorgen für die zwei.« Und der Nachbar Krippelmacher hat ehrlich Wort gehalten. Ende von Nachbar Krippelmacher. In der Spinnstuben von Lena Christ. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. In der Spinnstuben. Im Winter gehen die Weiberleut bei uns zum Spinnen. Halt zu der Freundschaft, in die Brechstuben, sagt man. Da geht es lustig zu. Bei meiner Großmutter ist auch Brechstuben gewesen. Da ist es nicht zugegangen, aber es ist doch lustig gewesen. Da ist die Huberwirtsmarie mit dem Spinnradl und mit dem Schuster Pauli zu uns gekommen. Und die Marie hat sich auf das Kanapee gesetzt und der Pauli hat sich auch hingesetzt. Dann ist es angegangen. Die Spinnradeln haben geschnurrt, und der Großvater hat Späne geschnitzt, und ich bin unter dem Kanapee gelegen. Da habe ich gesehen, dass dem Schuster Pauli sein Stiefel die ganze Zeit auf der Huberwirtsmarie ihrem Hausschuh umeinander getreten ist. Da habe ich mich umgeschaut. Neben dem Kanapee unter dem Ofen steht die Schachtel mit den Zuckerschnüren. Der Pauli hat gerade zu der Marie gesagt, also Marei, was ist nachher? Da hat die Marie gelacht und der Stiefel hat wieder furchtbar auf dem Hausschuh herumgetan. Jetzt ist es gegangen und ich habe 5-mal geknüpft. Dann bin ich hinaus. Die Großmutter hat gerade gefragt, wer ist na das, Marie? Darf's der Vater da wissen, zwing am Pauli? Ja, ja, der war's da so schon, hat die Marie gesagt. Auf einmal bin ich wieder in die Stuben und hab geschrien, Großmutter, der Huberwirt kommt. Marian Josef gefeit is, hat da die Marie geschrien und ist auf und hat in die Kuchel wollen. Und der Pauli ist in die Höhe und hat in die Kammer wollen. Aber es ist nicht mehr gegangen. Das Spinnradl ist am Boden gelegen und war kaputt. Und die Marie ist mit dem Ellerbogen in das Speibtrücherl und der Pauli mit der Nase ans Tischeck. Da hat die Großmutter gesagt, was färchst du denn so, Marie? Ich hab gemeint, der Vater ist rechts wegen an Pauli. Da sind sie nicht mehr in die Brechstuben gekommen. Jetzt war nur noch die alte Seilerin bei uns. Von der hat man gesagt, sie ist eine Hex. Die hat alles gewusst. Dass die Schmiedin zum Advokaten ist, wegen dem Bachmaurer, weil er ihr ein Rohr eingackert hat. Und dass die Wagnerlist Minga drin schon wieder ein Kind hat. Und dass sie bei der Schwägerin vom Ball kam schon wieder was angemeldet hat. Es wird jetzt leicht der andere Sohn auch noch sterben an dieser Sucht. Was hat Erna denn eigentlich gefehlt? Hat die Großmutter gefragt. Was wird Erna gefehlt haben? Den alten Schweiger hat's am Sonntags Paralys getroffen, dass er noch die nämli Nacht gestorben ist. Und wie er den zweiten Tag so da liegt, da hat er auf einmal die Hände fallen lassen und hat's Totenlicht abgeschlagen. Die Ohren haben gemeint, er ist wieder lebendig, aber ich hab's gleich gewusst, der holt sie eins nachi. Da hat sie selbst angemüllt. Richtig, am Freitag bringen sie einen Anderl heim als ein Toter. Der Doktor sagt's Paralys. No, und gestern's Mittag fällt mittendrin der große Spiergel ober von der Mauer. Und wie der Michel nachschaut, sieht er, dass der Nagel ganz gerecht sitzt und der Spiegelschraffer auch. Also hat sie wieder ebs angemüllt. Wie die Großmutter an dem Tag auf die Nacht ins Bett hat wollen, hätt sie auch bald's Paralys getroffen. In der Schlafstube sind alle Heiligen samt dem Wandherrgott am Boden gelegen. Und die Wiege vom Baptistei ist leer gewesen. Und die Blumenstöcke sind alle in der Großmutter ihrem Bett gestanden. Im Kleiderkasten hat es ganz furchtbar gepumpert und gepfiffen und der Baptistei ist im Backdruck unterm Tisch gelegen und hat gewimmert. Da hat die Großmutter das Kreuz gemacht und hat die Sterbkerzen angezündet und hat gesagt, Gott steh mir bei, Zollerin ist da, Hex. Da hat der Großvater den Kleiderkasten aufgemacht und hat die Katz heraus und den Baptistei wieder in die Wiegen und hat geschmunzelt und gesagt, Murda, ich glaub, du musst das Haus ausräuchern. Die Hex steckt nur in der Kammer herin. Ende von In der Spinnstuben von Lena Christ. Aufgenommen von Keltoy. Die Postkutsche von Manfred Küber. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Postkutsche. Der Bär Tobias Muffelfell saß behaglich vor seiner Höhle und drehte die Daumen seiner Tatzen umeinander. Dazwischen aß er Knusperchen, die ihm seine Frau gebacken hatte, und durch seine Seele zogen liebliche Bilder des Winterschlafes. Jeder, der den Winterschlaf kennt und liebt, wird Tobias Muffelfell das nachfühlen können. Seine Kinder spielten Fußball mit einem Kürbis, während Frau Muffelfell in der Höhle Knusperchen backte, wie sie es stets zu tun pflegte. Sie hatte sich eine große weiße Schürze umgebunden und trug eine Haube auf dem Kopf, denn es ist sehr unangenehm, wenn der Küchendampf sich einem so stark ins Fell setzt. Niemand konnte so schön Knusperchen backen wie Frau Muffelfell, und es war eine Freude, ihr zuzusehen, wie sie den Teig mit den Tatzen knetete und allerlei hübsche Muster mit ihren Krallen hineindrückte. Als Frau Muffelfell fertig war, wischte sie sich die Tatzen mit der Schürze ab und trat vor die Höhle hinaus. »Tobias«, sagte sie, »der Honig ist alle, du musst den neuen Honig bringen, sonst kann ich keine Knusperchen mehr backen.« Tobias Muffelfell verzog höchst unangenehm berührt die Schnauze und brummte ungnädig. »Es gibt keinen Honig mehr in der ganzen Nachbarschaft«, sagte er, »wie soll ich welchen beschaffen?« »Du bist ein Mann, Tobias«, sagte seine Frau, »mach eine Erfindung.« Tobias Muffelfell stützte den Kopf in die Tatzen und dachte nach. Es dauerte sehr lange. »Jetzt weiß ich, was ich machen werde«, sagte er endlich und ging zu seiner Frau in die Küche. »Ich werde eine Postkutsche bauen und die Leute von einem Ende des Waldes zum anderen fahren. Dafür müssen sie mir Honig geben. Ist das nun eine Erfindung?« »Ich weiß gar nicht, was eine Erfindung ist«, sagte Frau Muffelfell. »Aber du sagtest doch, dass ich eine Erfindung machen soll«, sagte Tobias Muffelfell erstaunt. »Du bist ein Mann, Tobias«, sagte Frau Muffelfell. »Ich dachte, du wirst schon wissen, was eine Erfindung ist.« »Dann ist es bestimmt eine Erfindung«, sagte Tobias Muffelfell und baute gleich eine Postkutsche aus einem hohlen Baumstamm und vier Rädern. Das Innere polsterte er sorgsam mit Heu und Moos aus, so daß es wirklich sehr hübsch und bequem aussah. Dann malte er große Anzeigen über sein neues Unternehmen auf Birkenrinde und klebte sie mit Harz an die Bäume in der ganzen Nachbarschaft. Am Tag der ersten Abfahrt hatten sich auch wirklich Fahrgäste eingefunden. Es waren ein Fuchs, eine Ente, ein Frosch, eine Fliege und ein Pfifferling. Tobias Muffelfell musterte die Gesellschaft misstrauisch. »Habt ihr auch Honig?« fragte er. »Wenn ihr keinen habt, fahre ich euch nicht in der Postkutsche.« Alle versicherten, sie würden bestimmt Honig beschaffen, sie hätten ihn nur eben nicht bei sich, denn das ganze Unternehmen sei ihnen zu überraschend gekommen. Tobias Muffelfell gab sich zufrieden. Er ließ die Fahrgäste einsteigen und wollte abfahren. »Tobias«, sagte Frau Muffelfell, »das sind fast alles Leute, die einander verspeisen. Wenn sie sich unterwegs aufessen, dann kriegst du keinen Honig mehr.« »Das ist wahr«, sagte Tobias Muffelfell. »Also, dies ist eine Postkutsche. Hier darf keiner den anderen fressen«, brüllte er unhöflich in den Wagen hinein. Dann spannte er sich vor, und die Fahrt ging los. Die Fahrgäste begannen, sich über den Zweck ihrer Reise zu unterhalten. Der Fuchs fuhr zur Jagd zu seinem Vetter, dem Wolf. Die Ente reiste in einen anderen Teich, um sich einmal gehörig über ihre ganze Verwandtschaft aussprechen zu können. Der Frosch reiste in Regierungsangelegenheiten. Er hatte ein Krönchen auf dem Kopf und war von kaltem und königlichem geblüt. Die Fliege fuhr nur aus Leichtsinn mit, und der Pfifferling überhaupt ohne den allergeringsten Grund. Leute, die aufeinander Appetit haben, dürfen nicht zusammen in einer Postkutsche fahren. Der Fuchs war der Erste, der das einsah. Er bekam einen solchen Appetit auf die Ente, dass ihm das Wasser im Munde zusammenlief. Er hatte in der Eile überhaupt schon schwach gefrühstückt. »Ich kann es nicht mehr aushalten«, sagte er und sprang von der Postkutsche ab. »Nur aus Appetit.« Es dauerte nicht lange, da sprang auch die Ente ab. Sie konnte den Frosch nicht mehr ansehen. Lieber wollte sie den Weg zu Fuß weiter watscheln, als neben jemandem zu sitzen, der ihrer Meinung nach in ihren Magen, aber nicht in eine Postkutsche gehörte. Nach einer Weile wurde dem Frosch, der an sich schon grün war, grün vor Augen. sein Mund erweiterte sich unangenehm beim Anblick der Fliege, und er sprang ab, auch aus Appetit. Der Bär Tobias Muffelfell hatte nichts von alledem bemerkt. Es war ihm wohl so vorgekommen, als wäre die Postkutsche leichter geworden, aber er dachte, das käme von der Übung beim Ziehen. Jetzt hielt er an. »Erste Haltestelle«, schrie er und guckte in die Postkutsche hinein. Die Fliege flog davon, und in der Postkutsche saß einzig und allein nur noch der Pfifferling. »Die anderen sind alle ausgestiegen«, erklärte er, »weil einer auf den anderen Appetit hatte und es nicht mehr aushalten konnte. Die Fliege ist davongeflogen, weil sie leichtsinnig ist. Nur ich bin sitzen geblieben, um das neue Unternehmen zu stützen.« »Wer sind Sie denn überhaupt?« schrie Tobias Muffelfell. »Ich bin Pilz von Beruf«, sagte der Pfifferling freundlich. »Können Sie denn überhaupt bezahlen?« fragte Tobias Muffelfell. »Nein, das kann ich nicht«, sagte der Pfifferling. »Ich bin ja eigentlich auch ohne jeden Grund mitgefahren.« »So«, sagte Tobias Muffelfell, »das ist eine unerhörte Unverschämtheit von einem so knirpsigen Kerl mit einem so piepsigen Stimmchen. Dafür kippe ich Sie hier einfach aus, und Sie können sehen, wie Sie auf Ihren kurzen Beinen allein wieder zurückwackeln.« »Das tut nichts«, sagte der Pfifferling, »ich bin Pilz von Beruf und bleibe ruhig hier sitzen. Ich warte den ersten warmen Regen ab, und dann kriege ich Kinder. Alles Übrige ist mir einerlei.« Da zerschlug Tobias Muffelfell seine Postkutsche und ging sehr erbost nach Hause. Seine Bärenkinder kamen ihm schon von Weitem entgegengelaufen. »Papa«, riefen sie heulend, »wir können nicht mehr Fußball spielen. Wir haben keinen Fußball mehr.« »Warum habt ihr keinen Fußball mehr?« fragte Tobias Muffelfell böse. »Wir haben ihn aufgegessen, Papa«, sagten die Kleinen. Da gab Tobias Muffelfell jedem seiner Bärenkinder eine Tatzenohrfeige. »Tobias«, sagte Frau Muffelfell, »du siehst aus, als wären die Motten in deinen Pelz gekommen. Ich denke mir, du solltest doch lieber keine Erfindungen mehr machen.« »Ein Bär kann ruhig Erfindungen machen. Man muss bloß nicht alles durcheinander in einer Postkutsche fahren wollen. Sonst bleibt am Ende nichts weiter übrig als nur ein Pfifferling.« Ende von »Die Postkutsche«, gelesen von Hokus Pokus. Das Männchen mit dem Kohlkopf von Manfred Küber. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das Männchen mit dem Kohlkopf. Es war in einem alten Park, in dem wilde Schwäne auf den Spiegeln dunkler Weiher ihre Kreise zogen, verblichene Marmorbilder lächelten und die Schatten vergangener Zeiten auf bemoosten Bänken saßen. In dem alten Park lebte ein kleines Männchen, das ein recht sonderbares Gewächs war, denn es war sozusagen allmählich aus allerlei Gewächsen zusammengewachsen. Als Kopf aber hatte es einen Kohlkopf. Das Männchen war ein ganz harmloses Männchen, nur kamen so leicht die Raupen in seinen Kohlkopf, was ja bei einem Kohlkopf weiter nicht verwunderlich ist. Dann hatte es richtige Raupen im Kopf und war sehr anmaßend. Es wackelte durch den ganzen Park und tadelte alles. Es fand die Kreise der wilden Schwäne hässlich. Es grüßte die Regenwürmer und Käfer nicht mehr, obgleich das allgemein üblich ist, und es sagte sogar der Nachtigall nach, dass sie keine Stimme besitze und zudem eine schlechte Ausbildung genossen habe. Alles im Park ärgerte sich. Nur die Marmorbilder lächelten. Einmal nun als das Männchen besonders viele Raupen in seinem Kohlkopf hatte, erblickte es auf dem grünen Grase ein großes Kompottglas. Es mochte schon lange da gelegen haben, denn der Regen hatte es blank gewaschen, so daß es in der Sonne funkelte und blitzte. »Das ist eine passende Krone für mich«, sagte das Männchen und stülpte sich das Kompottglas auf den Kohlkopf, in dem es von Raupen nur so wimmelte. Mit dem gekrönten Kohlkopf aber wackelte das Männchen durch den ganzen Park und tadelte alles. Sogar die bescheidensten Leute des ganzen Parks, ein kleines Moosehepaar, ließ es nicht in Ruhe. Das Moosmännchen und das Moosweibchen lebten still und zurückgezogen in einer Mauerspalte. Sie störten wirklich niemand, denn sie gingen selten aus und waren überaus häuslich, fast so häuslich wie ihr Onkel, der Hausschwamm, der bekanntlich das häuslichste aller Wesen ist. Das Moosmännchen und das Moosweibchen waren auch so genügsam. Sie kochten sich mittags nur eine Heidelbeere in einem Fingerhut, und das reichte für sie alle beide. »Eine widerliche Völlerei«, sagte das Männchen mit dem gekrönten Kohlkopf. »Diese einfachen Leute in der Mauerspalte tun auch tagsüber nichts weiter als Essen kochen. Was würde aus dem ganzen Park werden, wenn ich auch so wäre?« Die armen Moosleute waren tief gekränkt. »Eine Heidelbeere für zwei Personen ist gewiss eine auskömmliche und gute Mahlzeit«, sagten sie, »aber eine unmäßige Mahlzeit ist es sicherlich nicht. Es ist freilich wahr, dass wir die Heidelbeere in einem Fingerhut kochen, aber das tun wir auch nur, weil wir alte Leute sind und keine rohen Heidelbeeren mehr vertragen.« Mit diesen Worten, die gewiss berechtigt waren, zogen sie sich in ihre Mauerspalte zurück. Alles im Park ärgerte sich, nur die Marmorbilder lächelten. Die Sonne hatte sich aber auch die ganze Geschichte angesehen, und sie beschien nun den Kopf des Männchens Tag für Tag mit besonderer Sorgfalt. Es war, als ob es den Sonnenstrahlen geradezu Spaß mache, sich unter dem Glas zu sammeln und den Kohlkopf des kleinen Männchens zu wärmen. Die Sonnenstrahlen tun das sehr gerne. Der Kohlkopf aber wuchs dadurch immer mehr und mehr. Das kleine Männchen hörte auf zu tadeln und wurde stiller und stiller, bis es eines Tages mit ganz erbärmlichen Kopfschmerzen auf dem grünen Rasen saß. »Mein Kopf schmerzt zu sehr«, jammerte das kleine Männchen. »Er wird immer dicker und dicker. Er wächst und wächst, und ich kriege das schreckliche Glas nicht mehr herunter. Lieber will ich ungekrönt bleiben, aber solche Kopfschmerzen möchte ich nicht wieder haben.« Sein Jammergeschrei erfüllte den ganzen Park. Die Einwohner des Parks waren freundliche und gute Leute. Die Regenwürmer und Käfer krochen teilnahmsvoll näher, und auch den wilden Schwänen tat es sehr leid, dass das kleine Männchen solche Kopfschmerzen hatte. Die Nachtigall war ganz still, denn sie sagte sich, dass ihr Gesang mit solchen Kopfschmerzen nicht mehr zu vereinbaren wäre. Aber helfen konnte niemand. Endlich drang das Klagen des kleinen Männchens auch in die Mauerspalte zu den Moosleuten, die gerade bei Tisch waren und sich eine Heidelbeere im Fingerhut kochten. Sie vergaßen alle Kränkung und eilten dem kleinen Männchen zu Hilfe, so schnell sie es nur vermochten. Sie faßten das Kompottglas und zogen aus Leibeskräften daran, um den gekrönten Kohlkopf davon zu befreien. Sie zogen so sehr, dass es in ihren Mooskörpern ordentlich raschelte. Die Regenwürmer und Käfer hielten den Atem an vor Spannung. Endlich ging es. Das Moosmännchen und das Moosweibchen fielen hintenüber, das Kompottglas blieb in ihren Händen, aber der Kohlkopf auch. »Das tut nichts«, sagten sie, »es war ja nur ein Kohlkopf. Wir holen dem Männchen einen neuen, und den setzen wir ihm dann auf.« Und das taten sie. Dem Männchen war nun wieder ganz wohl. »Ich möchte Ihnen aber doch raten«, sagte die Nachtigall, »dass Sie sich in Zukunft die Raupen in Ihrem Kopf rechtzeitig von einem sachverständigen Vogel absuchen lassen.« Das war gewiß ein sehr guter Rat, und er sollte von allen befolgt werden, die es angeht. Die verblichenen Marmorbilder lächelten. Es war ihnen nichts Neues, dass einer den Kopf verlor. Das hatten sie in vergangenen Zeiten in mancher blauen Mondnacht gesehen, und es war nicht immer so harmlos abgelaufen wie dieses Mal, wo es ja nur ein Kohlkopf war. Denn es ist viel ungefährlicher, wenn es nur ein Kohlkopf ist, den man verliert, und es schadet darum auch gar nicht, wenn einer bloß einen Kohlkopf hat. Aber er muß ihn nicht unter Glas setzen. Ende von »Das Männchen mit dem Kohlkopf«, gelesen von Hokus Pokus. Erstes Kapitel aus »Mitteilungen aus den Memoiren des Satan« von Wilhelm Hauff. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Erstes Kapitel. Der Herausgeber macht eine interessante Bekanntschaft. Wer wie der Herausgeber und Übersetzer vorliegender merkwürdiger Aktenstücke in den letzten Tagen des September 1822 in Mainz war und in dem schönen Gasthof zu den drei Reichskronen logierte, wird gewiß diese Tage nicht unter die Verlorenen seines Lebens rechnen. Es vereinigte sich damals alles, um das Gasthofleben, das sonst nicht gerade das angenehmste, das man führen kann, angenehm zu machen. Feine Weine, gute Tafel, schöne Zimmer hätte man auch sonst wohl dort gefunden. Seltener, gewiß sehr selten, so ausgesuchte Gesellschaft. Ich erinnere mich nicht, jemals in meinem Leben, weder vor noch nachher, einen meiner damaligen Tisch- und Hausgenossen gesehen zu haben, und dennoch schlang sich in jenen glücklichen Tagen ein so zartes, enges Band der Geselligkeit um uns, wie ich es unter Fremden, deren keiner den andern kannte oder seine näheren Verhältnisse zu wissen wünschte, nie für möglich gehalten hätte. Der schöne Herbst von 1822 mit seiner erfreulichen Aussicht, dieser Herbst am Rhein genossen, mag allerdings zu dieser ruhigen Heiterkeit des Gemüts, zu diesem Hingeben jedes Einzelnen für die Gesellschaft beigetragen haben. Aber nicht mit Unrecht glaube ich diese Erscheinung einem sonderbaren, mir nachher höchst merkwürdigen Mann zuschreiben zu müssen. Ich war schon beinahe 1,5 Tage in den drei Reichskronen vor Anker gelegen. Hätte mich nicht ein Freund, den ich seit langen Jahren nicht gesehen hatte, auf den 25. oder 30. bestellt, ich wäre nicht mehr länger geblieben, denn die schrecklichste Langeweile peinigte mich. Die Gesellschaft im Hause war anständig, freundlich sogar, aber kalt. Man ließ einander an der Seite liegen, wenig bekümmert um das Wohl oder das Weh des Nachbarn. Wie man einander die schönen geschmorten Fische, den feinen Braten oder die Saladière darzubieten habe, wusste jeder. Aber das Genie, ich meine den Geist, wies sich nicht gehörig an der Tafel, noch weniger nachher aus. Ich sah eines Nachmittags aus meinem Fenster auf den freien Platz vor dem Hotel herab und dachte nach über meine Forderungen an die Menschen überhaupt und an die Gasthofmenschen, worunter ich nicht Wirt und Kellner allein verstand, insbesondere. Da rasselte ein Reisewagen über das Steinpflaster der engen Seitenstraße und hielt gerade unter meinem Fenster. Der geschmackvolle Bau des Wagens ließ auf eine elegante Herrschaft schließen. Sonderbar war es übrigens, dass weder auf dem Bock noch hinten im Cabriolet ein Diener saß, was doch eigentlich zu den 4 Postpferden, mit welchen der Wagen bespannt war, notwendig gepasst hätte. Vielleicht ein kranker Herr, den sie aus dem Wagen tragen müssen, dachte ich, und richtete die Lorgnette genau auf die Hand des großen, stattlichen Oberkellners, der den Schlag öffnete. »Zimmer vakant«, rief eine tiefe, wohltönende Männerstimme. »So viel Euer Gnaden befehlen«, war die Antwort des Giganten. Eine große, schlanke Gestalt schlüpfte schnell aus dem Wagen und trat in die Halle. »Numero 12 und 13«, rief die gebietende Stimme des Oberkellners, und Jean und Georges flogen im Wettlauf die Treppe hinan. Die Wagentür war offen geblieben, aber noch immer wollte kein zweiter heraussteigen. Der Oberkellner stand verwundert am Wagen. Zweimal hatte er hineingesehen und immer dabei mit dem Kopf geschüttelt. »Psst, Herr Oberkellner, auf ein Wort«, rief ich hinab. »Wer war denn?« »Werde gleich die Ehre haben«, antwortete der Gefällige und trat bald darauf in mein Zimmer. »Eine sonderbare Erscheinung«, sagte ich zu ihm, »ein schwerer Wagen mit 4 Pferden und nur ein einzelner Herr, ohne alle Bedienung.« »Gegen alle Regel und Erfahrung«, versicherte jener, »ganz sonderbar, ganz sonderbar. Jedoch der Postillon versichert, es sei ein guter, denn er gab immer 2 Taler, schon seit 8 Stationen. Vielleicht ein Engländer von Profession, die haben alle etwas Apartes.« »Wissen Sie den Namen nicht?«, fragte ich neugieriger, als es sich schickte. »Wird erst beim Souper auf die Schiefertafel geschrieben«, antwortete jener. »Haben der Herr Doktor sonst noch etwas?« Ich wusste zu meinem Verdruss im Augenblick nichts. Er ging und ließ mich mit meinen Konjekturen über den Einsamen im 8-sitzigen Wagen allein. Als ich abends zur Tafel hinabging, schlüpfte der Kellner an mir vorbei, eine ungeheure Schiefertafel in der Hand. Er wurde mich kaum gewahr, als er in einer Hand ein Licht, in der anderen die Tafel vor mich trat, mir solche präsentierend. »Von Natas, Particulier«, stand aufgeschrieben. »Hat der noch keine Bedienung?«, fragte ich. »Nein«, war die Antwort. »Er hat 2 Lohnlakaien angenommen, die ihn aber weder aus- noch ankleiden dürfen.« Als ich in den Speisesaal trat, hatte sich die Gesellschaft schon niedergelassen. Ich eilte still an meinen Stuhl. Gegenüber saß Herr von Natas. Hatte dieser Mann schon vorher meine Neugierde erregt, so wurde er mir jetzt umso interessanter, da ich ihn in der Nähe sah. Das Gesicht war schön, aber bleich. Haar, Auge und der volle Bart von glänzendem Schwarz. Die weißen Zähne, von den fein gespaltenen Lippen oft enthüllt, wetteiferten mit dem Schnee der blendend weißen Wäsche. War er alt? War er jung? Man konnte es nicht bestimmen, denn bald schien sein Gesicht mit seinem pikanten Lächeln, das ganz leise in dem Mundwinkel anfing und wie ein Wölkchen um die feingebogene Nase zu dem mutwilligen Auge hinaufzieht, früh gereift und unter dem Sturm der Leidenschaften verblühte Jugend zu verraten, bald glaubte man einen Mann von schon vorgerückten Jahren vor sich zu haben, der durch eifriges Studium einer reichen Toilette sich zu konservieren weiß. Es gibt Köpfe, Gesichter, die nur zu einer Körperform passen und sonst zu keiner andern. Man werfe mir nicht vor, dass es Sinnestäuschungen seien, dass das Auge sich schon zu sehr an diese Form, wie sie die Natur gegeben, gewöhnt habe, als dass es sich eine andere Mischung denken könnte. Dieser Kopf konnte nie auf einem untersetzten, wohlbeleibten Körper sitzen. Er durfte nur die Krone einer hohen, schlanken, zart gebauten Gestalt sein. So war es auch, und die gedankenschnelle Bewegung der Gesichtsmuskeln, wie sie in leichtem Spott um den Mund, im tiefen Ernst um die hohe Stirne spielen, drückte sich auch in dem Körper durch die würdige, aber bequeme Haltung, durch die schnelle, runde, beinahe zierliche Bewegung der Arme, überhaupt in dem leichten, königlichen Anstande des Mannes aus. So war Herr von Nathas, der mir gegenüber an der Abendtafel saß. Ich hatte während der ersten Gänge Muße genug, diese Bemerkungen zu machen, ohne dem Interessanten vis-à-vis durch neugieriges Anstarren beschwerlich zu fallen. Der neue Gast schien übrigens noch mehrere Beobachtungen zu veranlassen, denn von dem oberen Ende der Tafel waren diesen Abend die Brillen mehrerer Damen in immerwährender Bewegung. Mich und meine Nachbarn hatten sie über dem Mittagessen höchstens mit bloßem Auge gemustert. Das Dessert wurde aufgetragen. Der Direktor der vorzüglichen Tafelmusik ging umher, seinen wohlverdienten Lohn einzusammeln. Er kam an den Fremden. Dieser warf einen Taler unter die kleine Münzensammlung und flüsterte dem überraschten Sammler etwas ins Ohr. Mit drei tiefen Bücklingen schien dieser zu bejahen und zu versprechen und schritt eilig zu seiner Kapelle zurück. Die Instrumente wurden aufs Neue gestimmt. Ich war gespannt, was jener wohl gewählt haben könnte. Der Direktor gab das Zeichen, und gleich in den ersten Takten erkannte ich die herrliche Polonaise von Osinski. Der Fremde lehnte sich nachlässig in seinen Stuhl zurück. Er schien nur der Musik zu gehören. Aber bald bemerkte ich, dass das dunkle Auge unter den langen schwarzen Wimpern rastlos umherlief. Es war offenbar, er musterte die Gesichter der Anwesenden und den Eindruck, den die herrliche Polonaise auf sie machte. Wahrlich, dieser Zug schien mir einen geübten Menschenkenner zu verraten. Zwar wäre der Schluss unrichtig, den man sich aus der wärmern oder kältern Teilnahme an dem Reich der Töne über die größere oder geringere Empfänglichkeit des Gemüts für das Schöne und Edle ziehen wollte, heult ja doch auch selbst der Hund bei den sanften Tönen der Flöte, das Pferd dagegen spitzt die Ohren bei dem mutigen Schmettern der Trompeten, stolzer hebt es den Nacken und sein Tritt ist fester und straffer. Aber dennoch konnte man nichts Unterhaltenderes sehen als die Gesichter der verschiedenen Personen bei den schönsten Stellen des Stückes. Ich machte dem Fremden mein Kompliment über die glückliche Wahl dieser Musik, und schnell hatte sich zwischen uns ein Gespräch über die Wirkung der Musik auf diese oder jene Charaktere entsponnen. Die übrigen Gäste hatten sich indessen verlaufen. Nur einige, die in der Ferne auf unser Gespräch gelauscht hatten, rückten nach und nach näher. Mitternacht war herangekommen, ohne dass ich wusste, wie, denn der Fremde hatte uns so tief in alle Verhältnisse der Menschen, in alle ihre Neigungen und Triebe hineinblicken lassen, dass wir uns stille gestehen mussten, nirgends so tief gedachte, so überraschende Schlüsse gehört oder gelesen zu haben. Von diesem Abend an ging uns ein neues Leben in den drei Reichskronen auf. Es war, als habe die Freude selbst ihren Einzug bei uns gehalten und feierte jetzt ihre heiligsten Festtage. Gäste, die sich nie hätten einfallen lassen, länger als eine Nacht hier zu bleiben, schlossen sich an den immer größer werdenden Zirkel an und vergaßen, dass sie unter Menschen sich befinden, die der Zufall aus allen Weltgegenden zusammengeschneit hatte. Und Nathas, dieses seltsame Wesen, war die Seele des Ganzen. Er war es, der sich, sobald er sich nur erst mit seinen nächsten Tischnachbarn bekannt gemacht hatte, zum Maître de Plaisir hergab. Er veranstaltete Feste, Ausflüge in die herrliche Gegend und erwarb sich den innigen Dank eines jeden. Hatte er aber schon durch die sinnreiche Auswahl des Vergnügens sich alle Herzen gewonnen, so war dies noch mehr der Fall, wenn er die Konversation führte. Jenes ergötzliche Märchen von dem Hörnchen des Oberon schien ins Leben getreten zu sein, denn Nathas durfte nur die Lippen öffnen, so fühlte jeder zuerst die lieblichsten Saiten seines Herzens angeschlagen, auf leichten Schwingen schwirrte dann das Gespräch um die Tafel, mutwilliger wurden die Scherze, kühner die Blicke der Männer, schalkhafter das Kichern der Damen, und endlich rauschte die Rede in so fessellosen Strömen, dass man nachher wenig mehr davon wußte, als dass man sich göttlich amüsiert habe. Und dennoch war der Zauberer, der diese Lust heraufbeschwor, weit entfernt, je ins rohe Gemeine hinüberzuspielen. Er griff irgendeinen Gegenstand, eine Tagesneuigkeit auf, erzählte Anekdoten, spielte das Gespräch geschickt weiter, wußte jedem seine tiefste Eigentümlichkeit zu entlocken und ergötzte durch seinen lebhaften Witz, durch seine warme Darstellung, die durch alle Schattierungen von dem tiefsten Gefühl der Wehmut bis hinauf an jene Ausbrüche der Laune streifte, welche in dem sinnlichsten, reizendsten Kostüm auf der feinen Grenze des Anstandes gaukeln. Manchmal schien es zwar, es möchte weniger gefährlich gewesen sein, wenn er dem Heiligen, das er antastete, geradezu hohn gesprochen, das Zarte, das er benagte, geradezu zerrissen hätte, jener zarte, geheimnisvolle Schleier, mit welchem er dies oder jenes verhüllte, reizte nur zu dem lüsternen Gedanken, tiefer zu blicken, und das üppige Spiel der Fantasie gewann in manchem Köpfchen unserer schönen Damen nur noch mehr Raum. Aber man konnte ihm nicht zürnen, nicht widersprechen. Seine glänzenden Eigenschaften rissen unwiderstehlich hin. Sie umhüllten die Vernunft mit süßem Zauber, und seine kühnen Hypothesen schlichen sich als Wahrheit in das unbewachte Herz. Ende des ersten Kapitels. Gelesen von Hokus Pokus. Zweites Kapitel aus Mitteilungen aus den Memoiren des Satan von Wilhelm Hauff. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Zweites Kapitel: Der schauerliche Abend. So hatte der geniale Fremdling mich und noch 12 bis 15 Herren und Damen in einen tollen Strudel der Freude gerissen. Beinahe alle waren ohne Zweck in diesem Haus, und doch wagte keiner, den Gedanken an die Abreise sich auch nur entfernt vorzustellen. Im Gegenteil, wenn wir morgens lange ausgeschlafen, mittags lange getafelt, abends lange gespielt und nachts lange getrunken, geschwatzt und gelacht hatten, schien der Zauber, der uns an dies Haus band, nur eine neue Kette um den Fuß geschlungen zu haben. Doch es sollte anders werden, vielleicht zu unserem Heil. An dem 6. Tage unseres Freudenreiches, einem Sonntag, war unser Herr von Nathas im ganzen Gasthof nicht zu finden. Der Kellner entschuldigte ihn mit einer kleinen Reise. Er werde vor Sonnenuntergang nicht kommen, aber zum Tee, zur Nachttafel unfehlbar da sein. Wir waren schon so an den Unentbehrlichen gewöhnt, dass uns diese Nachricht ganz betreten machte. Es war uns, als würden uns die Flügel zusammengebunden und man befehle uns zu fliegen. Das Gespräch kam, wie natürlich, auf den Abwesenden und auf seine auffallende, glänzende Erscheinung. Sonderbar war es, dass es mir nicht aus dem Sinne kommen wollte, ich habe ihn, nur unter einer anderen Gestalt, schon früher einmal auf meinem Lebenswege begegnet. So abgeschmackt auch der Gedanke war, so unwiderstehlich drängte er sich mir immer wieder auf. Aus früheren Jahren her erinnerte ich mich nämlich eines Mannes, der in seinem Wesen, in seinem Blick hauptsächlich, große Ähnlichkeit mit ihm hatte. Jener war ein fremder Arzt, besuchte nur hie und da meine Vaterstadt und lebte dort immer von Anfang sehr still, hatte aber bald einen Kreis von Anbetern um sich versammelt. Die Erinnerung an jenen Menschen war mir übrigens fatal, denn man behauptete, dass, so oft er uns besucht habe, immer ein bedeutendes Unglück erfolgt sei. Aber dennoch konnte ich den Gedanken nicht loswerden, Nathas habe die größte Ähnlichkeit mit ihm, Ja, es sei ein und dieselbe Person. Ich erzählte meinen Tischnachbarn den unablässig mich verfolgenden Gedanken und die unangenehme Vergleichung eines mir so grauenhaften Wesens, wie der Fremde in meiner Vaterstadt war, mit unserem Freunde, der so ganz meine Achtung und Liebe sich erworben hatte. Aber noch unglaublicher klingt es vielleicht, wenn ich versichere, dass meine Nachbarn ganz den nämlichen Gedanken hatten. Auch sie glaubten, unter einer ganz anderen Gestalt unseren geistreichen Gesellschafter gesehen zu haben. »Sie könnten einem ganz bange machen«, sagte die Baronin von Tingen, die nicht weit von mir saß. »Sie wollen unseren guten Nathas am Ende zum ewigen Juden oder Gott weiß, was sonst noch machen.« Ein kleiner, ältlicher Herr, Professor in T., der seit einigen Tagen sich auch an unsere Gesellschaft angeschlossen und immer still vergnügt, hie und da etwas weinselig mitlebte, hatte während unserer vergleichenden Anatomie, wie er es nannte, still vor sich hingelächelt und mit kunstfertiger Schnelligkeit seine ovale Dose zwischen den Fingern umgedreht, daß sie wie ein Rad anzusehen war. »Ich kann mit meiner Bemerkung nicht mehr länger hinter dem Berge halten«, brach er endlich los. »Wenn Sie erlauben, Gnädigste, so halte ich ihn nicht gerade für den ewigen Juden, aber doch für einen ganz absonderlichen Menschen. Solange er zugegen war, wollte wohl hie und da der Gedanke in mir aufblitzen, den hast du schon gesehen. Wo war es doch?« Aber wie durch Zauber krochen diese Erinnerungen zurück, wenn er mich mit dem schwarzen, umherspringenden Auge erfasste. »So war es mir gerade auch, mir auch, mir auch«, riefen wir alle verwundert. »Hm, lachte der Professor. »Jetzt fällt es mir aber von den Augen wie Schuppen, dass es niemand anders ist als der, den ich schon vor 12 Jahren in Stuttgart gesehen habe.« »Wie? Sie haben ihn gesehen? Und in welchen Verhältnissen?« fragte Frau von Tingen eifrig und errötete bald über den allzu großen Eifer, den sie verraten hatte. Der Professor nahm eine Prise, klopfte den Jabot aus und begann: »Es mögen nun ungefähr 12 Jahre sein, als ich wegen eines Prozesses einige Monate in Stuttgart zubrachte. Ich wohnte in einem der ersten Gasthöfe und speiste auch dort, gewöhnlich in großer Gesellschaft an der Wirtstafel. Einmal kam ich nach einigen Tagen, in welchen ich das Zimmer hatte hüten müssen, zum ersten Mal wieder zu Tisch. Man sprach sehr eifrig über einen gewissen Herrn Barigi, der seit einiger Zeit die Mittagsgäste durch seinen lebhaften Witz, durch seine Gewandtheit in allen Sprachen entzückte. In seinem Lob waren alle einstimmig, nur über seinen Charakter war man nicht recht einig, denn die einen machten ihn zum Diplomaten, die andern zum Sprachmeister, die dritten zu einem hohen Verbannten, wieder andere zu einem Spion. Die Türe ging auf, man war still, beinahe verlegen, den Streit so laut geführt zu haben, und ich merkte, dass der Besprochene sich eingefunden habe und sah... »Nun, ich bitte Sie, denselben, der uns seit einigen Tagen so trefflich unterhält. Dies wäre übrigens gerade nichts Übernatürliches, aber hören Sie weiter. 2 Tage schon hatte uns Herr Barigi, so nannte sich der Fremde, durch seine geistreiche Unterhaltung die Tafel gewürzt, als uns einmal der Wirt des Gasthofs unterbrach. »Meine Herren«, sagte der Höfliche, »bereiten Sie sich auf eine köstliche Unterhaltung, die Ihnen morgen zuteil werden wird, vor. Der Herr Oberjustizrat Hasentreffer zog heute aus und zieht morgen ein.« Wir fragten, was dies zu bedeuten habe, und ein alter, grauer Hauptmann, der schon seit vielen Jahren den obersten Platz in diesem Gasthof behauptete, teilte uns den Schwank mit. Gerade dem Speisesaale gegenüber wohnt ein alter Junggeselle, einsam in einem großen, öden Haus. Er ist Oberjustizrat außer Dienst, lebt von einer anständigen Pension und soll überdies ein enormes Vermögen besitzen. Derselbe ist aber ein kompletter Narr und hat ganz eigene Gewohnheiten, wie zum Beispiel, dass er sich selbst oft große Gesellschaften gibt, wobei es immer flott hergeht. Er lässt 12 Kuverts aus dem Wirtshaus kommen, feine Weine hat er im Keller, und einer oder der andere unserer Markeurs hat die Ehre zu servieren. Man denkt vielleicht, er hat allerlei hungrige oder durstige Menschen bei sich, mitnichten. Alte gelbe Stammbuchblätter, auf jedem ein großes Kreuz, liegen auf den Stühlen. Dem alten Kauz aber ist so wohl, als wenn er unter den lustigsten Kameraden wäre. Er spricht und lacht mit ihnen, und das Ding soll so greulich anzusehen sein, dass man immer den neuen Kellner dazu braucht, denn wer einmal bei einem solchen Souper war, geht nicht mehr in das öde Haus. Vorgestern war wieder ein Souper, und unser neuer Franz dort schwört Himmel und Erde, ihn bringe keine Seele mehr hinüber. Den andern Tag nach dem Gastmahl kommt dann die zweite Sonderbarkeit des Oberjustizrates. Er fährt morgens früh aus der Stadt und kehrt erst den andern Morgen zurück. Nicht aber in sein Haus, das um diese Zeit fest verriegelt und verschlossen ist, sondern hierher ins Wirtshaus. Da tut er dann ganz fremd gegen Leute, welche er das ganze Jahr täglich sieht, speist zu Mittag und stellt sich nachher an ein Fenster und betrachtet sein Haus gegenüber von oben bis unten. »Wem gehört das Haus da drüben?« fragt er dann den Wirt. Pflichtgemäß bückt sich dieser jedes Mal und antwortet, »dem Herrn Oberjustizrat Hasentreffer, Euer Exzellenz, aufzuwarten.« »Aber, Herr Professor, wie hängt denn Ihr toller Hasentreffer mit unserem Natas zusammen?« fragte ich. »Belieben Sie sich doch zu gedulden, Herr Doktor,« antwortete jener, »es wird Ihnen gleich wie ein Licht aufgehen.« Der Hasentreffer beschaut sich also das Haus und erfährt, dass es dem Hasentreffer gehöre. »Ach, derselbe, der in Tübingen zu meiner Zeit studierte,« fragt er dann, reißt das Fenster auf, streckt den gepuderten Kopf hinaus und schreit, »Hasentreffer, Hasentreffer!« Natürlich antwortet niemand. Er aber sagt dann, »der Alte würde es mir nie vergessen, wenn ich nicht bei ihm einkehrte.« Nimmt Hut und Stock, schließt sein eigenes Haus auf, und so geht es nach wie vor. Wir alle, fuhr der Professor in seiner Erzählung fort, waren sehr erstaunt über diese sonderbare Erscheinung und freuten uns königlich auf den morgenden Spaß. Herr Barigi aber nahm uns das Versprechen ab, ihn nicht verraten zu wollen, indem er einen köstlichen Scherz mit dem Oberjustizrat vorhabe. Früher als gewöhnlich versammelten wir uns an der Wirtstafel und belagerten die Fenster. Eine alte, baufällige Chaise wurde von zwei alten Kleppern die Straße herangeschleppt. Sie hielt vor dem Wirtshaus. »Das ist der Hasentreffer«, tönte es von aller Mund, und eine ganz besondere Fröhlichkeit bemächtigte sich unser, als wir das Männlein, zierlich gepudert, mit einem stahlgrauen Röcklein angetan, ein mächtiges Meerrohr in der Hand aussteigen sahen. Ein Schwanz von wenigstens 10 Kellnern schloss sich ihm an, so gelangte er ins Speisezimmer. Man schritt sogleich zur Tafel. Ich habe selten so viel gelacht als damals, denn mit der größten Kaltblütigkeit behauptete der Alte, geradenwegs aus Kassel zu kommen und vor 6 Tagen in Frankfurt im Schwanen recht gut logiert zu haben. Schon vor dem Dessert musste Barigi verschwunden sein, denn als der Oberjustizrat aufstand und sich auch die übrigen Gäste erwartungsvoll erhoben, war er nirgends mehr zu sehen. Der Oberjustizrat stellte sich ans Fenster. Wir alle folgten seinem Beispiele und beobachteten ihn. Das Haus gegenüber schien öde und unbewohnt. Auf der Türschwelle sproßte Gras, die Jalousien waren geschlossen, zwischen einigen schienen sich Vögel eingebaut zu haben. »Ein hübsches Haus da drüben«, begann der Alte zu dem Wirt, der immer in der dritten Stellung hinter ihm stand. »Wem gehört es? dem Oberjustizrat Hasentreffer, Euer Exzellenz, aufzuwarten.« »Ei, das ist wohl der Nämliche, der mit mir studiert hat«, rief er aus. »Er würde es mir nie verzeihen, wenn ich ihm nicht meine Anwesenheit kundtäte.« Er riss das Fenster auf. »Hasentreffer! Hasentreffer!« schrie er mit heiserer Stimme hinaus. Aber wer beschreibt unseren Schrecken, als gegenüber in dem öden Haus, das wir wohl verschlossen und verriegelt wussten, ein Fensterladen langsam sich öffnete. Ein Fenster tat sich auf, und heraus schaute der Oberjustizrat Hasentreffer im zitzenen Schlafrock und der weißen Mütze, unter welcher einige graue Löckchen hervorquollen. So, gerade so pflegte er sich zu Haus zu tragen. Bis auf das kleinste Fältchen des bleichen Gesichts war der Gegenüber der Nämliche wie der, der bei uns stand. Aber Entsetzen ergriff uns, als der im Schlafrock mit derselben heiseren Stimme über die Straße herüberrief: »Was will man? Wen ruft man? He!« »Sind Sie der Oberjustizrat Hasentreffer?« rief der auf unserer Seite, bleich wie der Tod, mit zitternder Stimme, indem er sich bebend am Fenster hielt. »Der bin ich«, kreischte jener und nickte freundlich grinsend mit dem Kopfe. »Was steht zu Befehl?« »Ich bin er ja auch«, rief der auf unserer Seite wehmütig. »Wie ist denn dies möglich?« »Sie irren sich, Wertester«, schrie jener herüber. »Sie sind der 13. Kommen Sie nur ein wenig herüber in meine Behausung, dass ich Ihnen den Hals umdrehe. Es tut nicht weh.« »Kellner, Stock und Hut«, rief der Oberjustizrat matt bis zum Tod, und die Stimme schlich ihm in kläglichen Tönen aus der hohlen Brust herauf. »In meinem Haus ist der Satan, und er will meine Seele.« »Vergnügten Abend, meine Herren«, setzte er hinzu, indem er sich mit einem freundlichen Bückling zu uns wandte und dann den Saal verließ. »Was war das?« fragten wir uns. »Sind wir alle wahnsinnig?« Der im Schlafrock schaute noch immer ganz ruhig zum Fenster hinaus, während unser gutes altes Närrchen in steifen Schritten über die Straße stieg. An der Haustüre zog er einen großen Schlüsselbund aus der Tasche. Riegelte, der im Schlafrock sah ihm gleichgültig zu, riegelte die schwere, knarrende Haustüre auf und trat ein. Jetzt zog sich auch der andere vom Fenster zurück. Man sah, wie er dem unsrigen an die Zimmertüre entgegenging. Unser Wirt, die 10 Kellner waren alle bleich vor Entsetzen und zitterten. »Meine Herren«, sagte jener, »Gott sei dem armen Hasentreffer gnädig, denn einer von beiden war der Leibhaftige.« Wir lachten den Wirt aus und wollten uns selbst bereden, dass es ein Scherz von Barigi sei, aber der Wirt versicherte, es habe niemand in das Haus gehen können, außer mit den überaus künstlichen Schlüsseln des Rats. Barigi sei 10 Minuten, ehe das grässliche Geschehe, noch an der Tafel gewesen. Wie hätte er denn in so kurzer Zeit die täuschende Maske anziehen können, vorausgesetzt auch er hätte sich das fremde Haus zu öffnen gewusst? Die beiden seien aber einander so greulich ähnlich gewesen, dass er, ein 20-jähriger Nachbar, den echten nicht hätte unterscheiden können. »Aber um Gottes Willen, meine Herren, hören Sie nicht das grässliche Geschrei da drüben!« Wir sprangen ans Fenster. Schreckliche, trauervolle Stimmen tönten aus dem öden Haus herüber. Einige Male war es uns, als sehen wir unseren alten Oberjustizrat, verfolgt von seinem Ebenbild im Schlafrock, am Fenster vorüberjagen. Plötzlich aber war alles still. Wir sahen einander an. Der Beherzteste machte den Vorschlag, hinüberzugehen. Alle stimmten überein. Man zog über die Straße, die große Hausglocke an des alten Haus tönte 3-mal, aber es wollte sich niemand hören lassen. da fing uns an zu grauen. Wir schickten nach der Polizei und dem Schlosser. Man brach die Türe auf, der ganze Strom der Neugierigen zog die breite, stille Treppe hinauf. Alle Türen waren verschlossen. Eine ging endlich auf. In einem prachtvollen Zimmer lag der Oberjustizrat im zerrissenen, stahlfarbigen Röcklein, die zierliche Frisur schrecklich verzaust, tot, erwürgt auf dem Sofa. Von Barigi hat man weder in Stuttgart noch sonst irgendwo jemals eine Spur gesehen. Ende des zweiten Kapitels. Gelesen von Hokus Pokus. Drittes Kapitel aus Mitteilungen aus den Memoiren des Satan von Wilhelm Hauff. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Drittes Kapitel. Der schauervolle Abend. Fortsetzung. Der Professor hatte seine Erzählung geendet. Wir saßen eine Weile still und nachdenkend. Das lange Schweigen ward mir endlich peinlich. Ich wollte das Gespräch wieder anfachen, aber auf eine andere Bahn bringen, als mir ein Herr von mittleren Jahren, in reicher Jagduniform, wenn ich nicht irre, ein Oberforstmeister aus dem Nassauischen, zuvorkam. Es ist wohl jedem von uns schon begegnet, dass er unzählige Male für einen anderen gehalten wurde, oder auch Fremde für ganz Bekannte anredete, und sonderbar ist es, ich habe diese Bemerkung oft in meinem Leben bestätigt gefunden, dass die Verwechslung weniger bei jenen platten, alltäglichen, nichtssagenden Gesichtern als bei auffallenden, eigentlich interessanten vorkommt. Wir wollten ihm seine Behauptung als ganz unwahrscheinlich verwerfen, aber er berief sich auf die wirklich interessante Erscheinung unseres Naters. »Jeder von uns gesteht«, sagte er, »dass er dem Gedanken Raum gegeben, unseren Freund nur unter anderer Gestalt hier oder dort gesehen zu haben, und doch sind seine scharfen Formen, sein gebietender Blick, sein gewinnendes Lächeln ganz dazu gemacht, auf ewig sich ins Gedächtnis zu prägen.« »Sie mögen so Unrecht nicht haben«, entgegnete Flasshof, ein preußischer Hauptmann, der auf die Strafe des Arrestes hin schon 2 Tage bei uns gezaudert hatte, nach Koblenz in seine Garnison zurückzukehren. »Sie mögen recht haben. Ich erinnere mich einer Stelle aus den launigen Memoiren des italienischen Grafen Gozzi, der ganz für ihre Behauptung spricht. Jedermann«, sagt er, »hat den Michele da Gata gekannt und weiß, dass er einen Fuß kleiner und wenigstens um 2 dicker war als ich und auch sonst nicht die geringste Ähnlichkeit in Kleidung und Physiognomie mit mir gehabt hat. Aber lange Jahre hatte ich alle Tage den Verdruß, von Sängern, Tänzern, Geigern und Lichtputzern als Herr Michele da Gata angeredet zu sein und lange Klagen über schlechte Bezahlung, Forderungen und so weiter anhören zu müssen. Selten gingen sie überzeugt von mir weg, dass ich nicht Michele da Gata sei. Einst besuchte ich in Verona eine Dame. Das Kammermädchen meldete mich an, Herr Agata. Ich trat hinein und ward als Michele da Gata begrüßt und unterhalten. Ich ging weg und begegnete einem Arzt, den ich wohl kannte. »Guten Abend, Herr Agata«, war sein Gruß, indem er vorüberging. Ich glaubte am Ende beinahe selbst, ich sei der Michele da Gata. Ich wusste dem guten Hauptmann Dank, der uns aus den ängstlichen Fantasien, welche die Erzählung des Professors in uns aufgeregt hatte, erlöste. Das Gespräch floss ruhiger fort. Man stritt sich um das Vorrecht ganzer Nationen, einen interessanten Gesichterschnitt zu haben, über den Einfluss des Geistes auf die Gesichtszüge überhaupt und auf das Auge insbesondere. Man kam endlich auf Lavater und Konsorten, Materien, die ich 100-mal besprochen, mochte ich nicht mehr wiederkäuen. Ich zog mich in ein Fenster zurück. Bald folgte mir der Professor dahin nach, um gleich mir die Gesichter der Streitenden zu betrachten. »Welch ein leichtsinniges Volk«, seufzte er, »ich habe sie jetzt soeben gewarnt und die Hölle ihnen recht heiß gemacht. Ja, sie wagten in keine Ecke mehr zu sehen, aus Furcht der Leibhaftige möchte daraus hervorgucken. Und jetzt lachen sie wieder und machen tolle Streiche, als ob der Versucher nicht immer umherschliche.« Ich mußte lachen über die Amtsmiene, die sich der Professor gab. »Noch nie habe ich das schöne Talent eines Vesperpredigers bei Ihnen bemerkt«, sagte ich. »Aber Sie setzen mich in Erstaunen durch Ihre kühnen Angriffe auf die böse Welt und auf den Argen selbst. Bilden Sie sich denn wirklich ein, dieser harmlose Natas? »Harmlos nennen Sie ihn?« unterbrach mich der Professor, heftig meine Brust anfassend. »Harmlos? Haben Sie denn nicht bemerkt«, flüsterte er leise, »dass alles bei diesem feinen Herrn berechneter Plan ist? Oh, ich kenne meine Leute.« »Sie setzen mich in Erstaunen. Wie meinen Sie denn?« »Haben Sie nicht bemerkt«, fuhr er eifrig fort, »dass der gebildete Herr Oberforstmeister dort mit Leib und Seele sein ist, weil er ihm 5 Nächte hindurch alles Geld abjagte und den Ausgebeutelten gestern Nacht 1500 Dukaten gewinnen ließ? Er nennt den abgefeimten Spieler einen Mann von den nobelsten Sentiments und schwört auf Ehre, er müsse über die Hälfte wieder an den Fremden verlieren, sonst habe er keine Ruhe. Haben Sie ferner nicht bemerkt, wie er den Ökonomierat gekörnt hat?« »Ich habe wohl gesehen«, antwortete ich, »dass der Ökonomierat, sonst so moros und misanthrop, jetzt ein wenig aufgewacht ist, aber ich habe es dem allgemeinen Einfluss der Gesellschaft zugeschrieben.« »Behüte! Er läuft schon seit 20 Jahren in den Gesellschaften umher und wacht doch nicht auf. Auf dem Weg ist er, ein Bruder Lüderlich zu werden. Der Esel reist krank im Lande umher, behauptet, einen großen Wurm im Leibe zu haben und macht allen Leuten das Leben sauer mit seinen exorbitanten Behauptungen. Und jetzt? Jetzt hat ihn dieser Wundermann erwischt, gibt ihm ein Pülverlein und rät ihm, nicht wie ein anderer vernünftiger Arzt, Diät und Mäßigkeit, sondern er soll seine Jugend, wie er die 50 Jahre des alten Wurms nennt, genießen, viel Wein trinken etc. Und das etc. und den Wein benützt er seit 4 Tagen ärger als der verlorene Sohn.« »Und darüber können Sie sich ärgern, Herr Professor? Der Mann ist sich und dem Leben wiedergeschenkt.« »Nicht davon spreche ich«, entgegnete der Eifrige. »Der alte Sünder könnte meinetwegen heute noch abfahren, sondern dass er sich dem nächsten besten Scharlatan anvertraut und sich also ruinieren muss. Ich habe ihn vor 8 Jahren in der Kur gehabt, und es besserte sich schon zusehends.« Der Eifer des guten Professors war mir nun einigermaßen erklärlich. Der liebe Brotneid schaute nicht undeutlich heraus. »Und unsere Damen«, fuhr er fort, »die sind rein toll. Mich dauert nur der arme Trübenau. Ich kenne ihn zwar nicht, aber übermorgen soll er hier ankommen. Und wie findet er die gnädige Frau? Hat man je gehört, dass eine junge, gebildete Frau in den ersten Jahren einer glücklichen Ehe sich in ein solches Verhältnis mit einem ganz fremden Menschen einlässt, und zwar innerhalb 5 Tagen? Wie? Die schöne, bleiche Frau dort?« rief ich aus. »Die nämliche Bleiche«, antwortete er. »Vor 4 Tagen war sie noch schön rot, wie eine Zentifolie. Da begegnete ihr der Interessante auf der Straße, fragte, wohin sie gehe, hörte kaum, dass sie Rouge Fin kaufen wolle, denn solche Toilettengeheimnisse auszuplaudern heißt bon ton. So bittet und fleht er, sie wolle doch kein Rouge auflegen. Sie habe ein so interessantes je ne sais quoi, das zu einem blassen Teint viel besser stehe.« »Was tut sie?« »Wahrhaftig, sie geht in den nächsten Galanterieladen und sucht weiße Schminke. Ich war gerade dort, um ein Pfeifenrohr zu erstehen. Da höre ich sie mit ihrer süßen Stimme den raubärtigen Bären von einem Ladendiener fragen, ob man das Weiß nicht noch etwas ätherischer habe. Hol mich der Hat man je so etwas gehört?« Ich bedauerte den Professor aufrichtig, denn wenn ich nicht irrte, so suchte er von Anfang die Aufmerksamkeit der schönen Frau, auf den schon etwas verschossenen Einband seiner gelehrten Seele zu ziehen. Dass es aber mit Natas und der Trübenau nicht ganz richtig war, sah ich selbst. Von der Schminkgeschichte, die jenen so sehr erbußte, wußte ich zwar nichts, aber wer sich auf die Exegese der Augen verstand, hatte keinen weiteren Kommentar nötig, um die gegenseitige Annäherung daraus zu erläutern. Der Professor hatte in tiefe Gedanken versunken, eine Zeit lang geschwiegen. Er erhob jetzt sein Auge durch die Brille an die Decke des Zimmers, wo allerlei Engelein in Gips aufgetragen waren. »Himmel«, seufzte er, »und die Tingen hat er auch. Sie glauben nicht, welcher Reiz in diesem ewig heitern Auge, in diesen Grübchen auf den blühenden Wangen, in dem Schmelz ihrer Zähne, in diesen frischen, zum Kuss geöffneten Lippen, in diesen weichen Armen, in diesen runden, vollen Formen der schwellenden. »Herr Professor«, rief ich, erschrocken über seine Ekstase, und schüttelte ihn am Arm ins Leben zurück. »Sie geraten außer sich, Wertester. Belieben Sie nicht eine Prise Spaniol?« »Er hat sie auch«, fuhr er zähneknirschend fort. »Haben Sie nicht bemerkt, mit welcher Hast sie vorhin nach seinen Verhältnissen fragte, wie sie rot ward? Jung, schön, wohlhabend, Witwe, sie hat alles, um eine angenehme Partie zu machen. Geistreiche Männer von Ruf in der literarischen Welt buhlen um ihre Gunst. Sie wirft sich an einen Landstreicher hin. Ach, wenn Sie wüssten, bester Doktor, was mir neulich der Oberkellner, aber mit der größten Diskretion, dass man ihn vorgestern Nacht aus Ihrem Zimmer...« »Ich bitte, verschonen Sie mich«, fiel ich ein. »Gestehen Sie mir lieber, ob der Wundermensch Sie selbst noch nicht unter den Pantoffel gebracht hat.« »Das ist es eben«, antwortete der Befragte verlegen lächelnd. »Das ist es, was mir Kummer macht. Sie wissen, ich lese über Chemie. Er brachte einmal das Gespräch darauf und entwickelte so tiefe Kenntnisse, deckte so neue und kühne Ideen auf, dass mir der Kopf schwindelte. Ich möchte ihm um den Hals fallen und um seine Hefte und Notizen bitten. Es zieht mich mit unwiderstehlicher Geisterkraft in seine Nähe, und doch könnte ich ihm mit Freuden Gift beibringen.« Wie komisch war die Wut dieses Mannes! Er ballte die Faust und fuhr damit hin und her. Seine grünen Brillengläser funkelten wie Katzenaugen. Sein kurzes, schwarzes Haar schien sich in die Höhe zu richten. Ich suchte ihn zu besänftigen. Ich stellte ihm vor, dass er ja nicht Ärger losziehen könnte, wenn der Fremde der Teufel selbst wäre. Aber er ließ mich nicht zu Worte kommen. »Er ist es! Der Satan selbst logiert hier in den drei Reichskronen«, rief er, »um unsere Seelen zu angeln. Ja, du bist ein guter Fischer, du hast eine feine Nase, aber ein Herr Professor wie ich, der sogar in demagogischen Untersuchungen die Lunte gleich gerochen und eigens deswegen hierher nach Mainz gereist ist, ein solcher hat noch eine feinere als du.« Ein heiseres Lachen, das gerade hinter meinem Rücken zu entstehen schien, zog meine Aufmerksamkeit auf sich. Ich wandte mich um und glaubte, Natas höhnisch durch die Scheibe hereingrinsen zu sehen. Ich ergriff den Professor am Arm, um ihm die sonderbare Erscheinung zu zeigen, denn das Zimmer lag einen Stock hoch. Dieser aber hatte weder das Lachen gehört, noch konnte er meine Erscheinung sehen, denn als er sich umwandte, sah nur die bleiche Scheibe des Mondes durch die Fenster dort, wo ich vorhin das gräulich verzerrte Gesicht des geheimnisvollen Fremdlings zu sehen geglaubt hatte. Ehe ich noch recht mit mir einig war, ob das, was ich gesehen, Betrug der Sinne, Ausgeburt einer aufgeregten Fantasie oder Wirklichkeit war, ward die Türe aufgerissen und Herr von Natas trat stolzen Schrittes in das Zimmer. Mit sonderbarem Lächeln maß er die Gesellschaft, als wisse er ganz gut, was von ihm gesprochen worden sei, und ich glaubte zu bemerken, dass keiner der Anwesenden seinen forschenden Blick auszuhalten vermochte. Mit der ihm so eigenen Leichtigkeit hatte er der Trübenau gegenüber neben der Frau von Tingen Platz genommen und die Leitung der Konversation an sich gerissen. Das böse Gewissen ließ den Professor nicht an den Tisch sitzen. Mich selbst fesselte das Verlangen, diesen Menschen einmal aus der Ferne zu beobachten, an meinen Platz im Fenster. Da bemerkten wir denn das Augenspiel zwischen Frau von Trübenau und dem Gewandtesten der Liebhaber, der, indem er der Tochter des Ökonomierates so viel Verbindliches zu sagen wußte, daß sie einmal über das andere bis unter die breiten Brüsseler Spitzen ihrer Brustkrause errötete, das feingeformte Füßchen der Frau von Tingen auf seinem blankgewichsten Stiefel tanzen ließ. »Drei Mücken auf einen Schlag, das heiße ich doch, meiner Seel alle Ehre wert«, brummte der zornglühende Professor, dem jetzt auch seine letzte Ressource, die ökonomische Schöne, so was man sagt, vor dem Mund weggeschnappt werden sollte. Mit tönenden Schritten ging er an den Tisch, nahm sich einen Stuhl und setzte sich, breit wie eine Mauer, neben seine Schöne. Doch diese schien nur Ohren für Natas zu haben, denn sie antwortete auf seine Frage, ob sie sich wohl befinde, übermorgen, und als er voll Gram die Anmerkung hinwarf, sie scheine sehr zerstreut, meinte sie, ein Florin 30 Kronen die Elle. Ich sah jetzt einem unangenehmen Auftritt entgegen. Der Professor, der nicht daran dachte, dass er durch ein Sonett oder Triolett alles wieder gut machen, ja durch ein paar Ottave Rime sich sogar bei der Trübenau wieder insinuieren könne, widersprach jetzt gerade jeder Behauptung, die Natas vorbrachte. Und ach, nicht zu seinem Vorteil, denn dieser, in der Dialektik dem guten Kathedermann bei weitem überlegen, führte ihn so aufs Eis, daß die leichte Decke seiner Logik zu reißen und er in ein Chaos von Widersprüchen hinabzustürzen drohte. Eine lieblich duftende Bowle Punsch unterbrach einige Zeit den Streit der Zungen, gab aber dafür Anlass zu desto feindseligeren Blicken zwischen Frau von Trübenau und Frau von Tingen. Diese hatte, ihrer schönen runden Arme sich bewusst, den gewaltigen silbernen Löffel ergriffen, um beim Eingießen die ganze Grazie ihrer Haltung zu entwickeln. Jene aber kredenzte die gefüllten Becher mit solcher Anmut, mit so viel liebevollen Blicken, dass das Bestreben, sich gegenseitig so viel als möglich Abbruch zu tun, unverkennbar war. Als aber der sehr starke Punsch die leisen Schauer des Herbstabends verdrängt hatte, als er anfing, die Wangen unserer Damen höher zu färben und aus den Augen der Männer zu leuchten, da schien es mir mit einem Mal, als sei man, ich weiß nicht wie, aus den Grenzen des Anstands herausgetreten. Allerlei dumme Gedanken stiegen in mir auf und nieder. Das Gespräch schnurrte und summte wie ein Mühlrad. Man lachte und jauchzte und wußte nicht über was. Man kicherte und neckte sich, und der Oberforstmeister brachte sogar ein Fenderspiel mit Küssen in Vorschlag. Plötzlich hörte ich jenes heisere Lachen wieder, das ich vorhin vor dem Fenster zu hören glaubte. Wirklich, es war Natas, der dem Professor zuhörte und trotz dem Eifer und Ernst, mit welchem dieser alles vorbrachte, alle Augenblicke in sein heiseres Gelächter ausbrach. »Nicht wahr, meine Herren und Damen«, schrie der Punsch aus dem Professor heraus, »Sie haben vorhin selbst bemerkt, dass unser verehrter Freund dort jedem von Ihnen nur in anderer Gestalt schon begegnet ist. Sie schweigen. Ist das auch Raison, einen so im Sand sitzen zu lassen? Herr Oberforstmeister, Frau von Tingen, gnädige Frau, sagen Sie selbst, namentlich Sie, Herr Doktor.« Wir befanden uns durch die Indiskretion des Professors in großer Verlegenheit. »Ich erinnere mich«, gab ich zur Antwort, als alles schwieg, »von interessanten Gesichtern und ihren Verwechslungen gesprochen zu haben, und wenn ich nicht irre, wurde auch Herr von Natas aufgeführt.« Der Benannte verbeugte sich und meinte, es sei gar zu viel der Ehre, ihn unter die Interessanten zu zählen. Aber der Professor verdarb wieder alles. »Was da? Ich nehme kein Blatt vor den Mund«, sagte er. »Ich behauptete, dass mir ganz unheimlich in deren Nähe sei, und erzählte, wie sie in Stuttgart den armen Hasentreffer erwürgt haben. Wissen Sie noch, gnädiger Herr?« Dieser aber stand auf und lief mit schrillem Gelächter im Zimmer umher, und plötzlich glaubte ich, den unglückbringenden Doktor meiner Vaterstadt vor mir zu haben. Es war nicht mehr Nathas, es war ein älterer, unheimlicher Mensch. »Da hat man's ja deutlich«, schrie der Professor, »dort läuft er als Parigi umher.« »Parigi«, entgegnete Frau von Trübenau, »bleiben Sie doch mit Ihrem Parigi zu Hause. Es ist unser lieber Privatsekretär Gruber, der da hereingekommen ist.« »Ich möchte doch um Verzeihung bitten, gnädige Frau«, unterbrach sie der Oberforstmeister. »Es ist der Spieler Maletti, mit dem ich in Wiesbaden letzten Sommer assoziiert war.« »Ha, ha, wie man sich doch täuschen kann«, sprach Frau von Tingen, den Auf- und Abgehenden durch die perlmutterne Brille beschauend. »Es ist ja niemand anders als der Kapellmeister Schmalz, der mir die Gitarre beibringt.« »Warum nicht gar«, brummte der alte Ökonomierat, »es ist der lustige Kommissär, der mir die gute Brotlieferung an das Spital in Dänen verschaffte.« »Ha, Papa«, kicherte sein Töchterlein, »jener war ja schwarz und dieser ist blond. Kennen Sie denn den jungen Landwirt nicht mehr, der sich bei uns ins Praktische einschießen wollte?« »Hol mich der Kuckuck und alle Wetter«, schrie der preußische Hauptmann, »das ist der verfluchte Ladenprinz und Ellenreiter, der mir mein Lorchen wegfischte. Auf Pistolen fordere ich den Hund gleich morgen, gleich jetzt.« Er sprang auf und wollte auf den immer ruhig auf- und abgehenden losstürzen. Der Professor aber packte ihn am Arm. »Bleiben Sie weg, Wertester«, schrie er, »ich hab's gefunden, ich hab's gefunden. Kehrt seinen Namen um. Es ist der Satan.« Ende des dritten Kapitels, gelesen von Hokus Pokus. Viertes Kapitel aus Mitteilungen aus den Memoiren des Satan von Wilhelm Hauff. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Viertes Kapitel. Das Manuskript. So viel, als ich hier niedergeschrieben habe, lebt von diesem Abend noch in meiner Erinnerung. Doch kostete es geraume Zeit, bis ich mich auf alles wieder besinnen konnte. Ich muß in einem langen, tiefen Schlaf gewesen sein, denn als ich erwachte, stand Jean vor mir und fragte, indem er die Gardine für die Morgensonne öffnete, ob jetzt der Kaffee gefällig sei. Es war 11 Uhr. Wo war denn die Zeit zwischen gestern und heute hingegangen? Meine erste Frage war, wie ich denn zu Bett gekommen sei. Der Kellner staunte mich an und meinte mit sonderbarem Lächeln, das müsse ich besser wissen als er. »Ah, ich erinnere mich«, sagte ich leichthin, um meine Unwissenheit zu verbergen, »nach der Abendtafel. Verzeihen, der Herr Doktor«, unterbrach mich der Geschwätzige, »Sie haben nicht soupiert. Sie waren ja alle zu Tee und Punsch auf Nummer 15.« »Richtig, auf Nummer 15, wollte ich sagen. Ist der Herr Professor schon auf?« »Wissen Sie denn nicht, dass Sie schon abgereist sind?« fragte der Kellner. »Kein Wort«, versicherte ich staunend. »Er lässt sich Ihnen noch vielmal empfehlen, und Sie möchten doch in Tee bei ihm einsprechen. Auch lässt er Sie bitten, seiner und des gestrigen Abends recht oft zu gedenken. Er habe es ja gleich gesagt.« »Aha, ich weiß schon«, sagte ich, »denn mit einem Mal fiel mir ein Teil des gestern Erlebten ein. Wann ist er denn abgereist?« »Gleich in der Frühe«, antwortete jener, »noch vor dem Ökonomierat und dem Herrn Oberforstmeister.« »Wie? Sind auch diese weggereist?« »Ah ja«, rief der staunende Kellner, »so wissen Sie auch das nicht? Auch nicht, dass Frau von Tingen und die gnädige Frau von Trübenau, Sie sind auch nicht mehr hier?« »Kaum vor einer halben Stunde sind die gnädige Frau weggefahren«, versicherte jener. Ich rieb mir die Augen, um zu sehen, ob ich nicht träume. Aber es war und blieb so. Jean stand nach wie vor vor meinem Bette und hielt das Kaffeebrett in der Hand. »Und Herr von Natas?« fragte ich kleinlaut. »Ist noch hier? Ach, das ist ein goldener Herr. Wenn er nicht gewesen wäre, wir wären heute Nacht in die größte Verlegenheit gekommen.« »Wieso?« »Nun, bei der Fatalität mit der Frau von Trübenau. Wer hätte aber auch dem gnädigen Herrn zugetraut, dass er so gut zur Ader zu lassen verstände?« »Zur Ader lassen? Herr von Natas? Ich sehe, Herr Doktor, sind sehr frühzeitig zu Bett gegangen und haben eine ruhigere Nacht gehabt als wir.« Jean belehrte mich in leichtfertigem Ton. Es mochte kaum 11 Uhr gewesen sein. Die Geschichte mit der Polizei war schon vorbei. »Was für eine Geschichte mit der Polizei?« »Nun, Nummer 15 ist vorn heraus, und weil, mit Permiss zu sagen, dort ein ganz höllischer Lärm war, so kam die Runde ins Haus und wollte abbieten. Herr von Natas aber, der ein guter Bekannter des Herrn Polizeileutnant sein muß, beruhigte sie, dass sie wieder weitergingen. Also gleich nachher kam das Kammermädchen der Frau von Trübenau herabgestürzt. Ihre gnädige Frau wolle sterben. Sie können sich denken, wie unangenehm so etwas in einem Gasthof nachts zwischen 11 und 12 Uhr ist. Wir, wie der Wind hinauf, auf der Treppe begegnet uns Herr von Natas, fragt, was das Rennen und Laufen zu bedeuten habe. Hört kaum, wo es fehlt, so läuft er in sein Zimmer, holt sein Etui, und ehe 5 Minuten vergehen, hat er der gnädigen Frau am Arm mit der Lanzette eine Ader geöffnet, dass das Blut in einem Bogen heraussprang. Sie schlug die Augen wieder auf, und es war ihr bald wohl, doch versprach Herr von Natas, bei ihr zu wachen. »Ei, was Sie sagen, Jean«, rief ich voll Verwunderung. »Ja, warten Sie nur. Kaum ist eine Stunde vorbei, so ging der Tanz von Neuem los. Auf Nummer 18 läutete es, dass wir meinten, es brenne drüben in Kassel. Des Herrn Ökonomierats Rosalie hatte ihre histrionischen Anfälle bekommen. Der Alte mochte ein Glas über den Durst haben, denn er sprach vom Teufel, der ihn und sein Kind holen wolle. Wir wussten nichts anderes, als wieder unsere Zuflucht zu Herrn von Natas zu nehmen. Er hatte versprochen, bei Frau von Trübenau mit dem Kammermädchen zu wachen. Aber, lieber Gott, geschlafen muß er haben wie ein Dachs, denn wir pochten 3, 4 Mal, bis er uns Antwort gab, und die Kammerkatze war nun gar nicht zu erwecken.« »Nun, und ließ er die schöne Rosalie zur Ader?« »Nein, er hat ihr, wie mir Lieschen sagte, Senfteig 2 Handbreit aufs Herz gelegt. Darauf soll es sich bald gegeben haben.« »Armer Professor«, dachte ich, »dein hübsches Röschen mit ihren 16 Jährchen und dieser Natas in traulicher Stille der Nacht, ein Pflaster auf das pochende Herzchen pappend.« »Der Herr Papa Ökonomierat war wohl sehr angegriffen durch die Geschichte«, fragte ich, um über die Sache ins Klare zu kommen. Es schien nicht, denn er schlief schon, ehe noch Lieschen mit dem Hirschhorngeist aus der Apotheke zurückkam. »Aber es läutet im 2. Stock, und das gilt mir.« Er sprach's und flog pfeilschnell davon. So war also mit einem Male die lustige Gesellschaft zerstoben. Und doch wußte ich nicht, wie dies alles so plötzlich kommen konnte. Ich entsann mich zwar, daß gestern bei dem Punsch etwas Sonderbares vorgefallen war, was es aber gewesen sein mochte, konnte ich mich nicht erinnern. Sollte Natas mir Aufschluss geben können? Doch, wenn ich recht nachsann, mit Natas war etwas vorgefallen. Der Professor schwankte in meiner Erinnerung umher. Am besten deuchte mir, zu Natas zu gehen und ihn um die Ursache des schnellen Aufbruchs zu befragen. Ich warf mich in die Kleider, und ehe ich noch ganz mit der kurzen Toilette fertig war, brachte mir ein Lohnlakai folgendes Billet. »Euer Wohlgeboren würden mich unendlich verbinden, wenn Sie vor meiner Abreise von hier, die auf den Mittag festgesetzt ist, mich noch einmal besuchen wollten. Von Natas.« Neugierig folgte ich diesem Ruf und traf den Freund reisefertig zwischen Koffern und Kästchen stehen. Er kam mir mit seiner gewinnenden Freundlichkeit entgegen, doch genierte mich ein unverkennbarer Zug von Ironie, der heute um seinen Mund spielte und den ich sonst noch nie an ihm bemerkt hatte. Er lachte mich aus, daß ich mich vor den Damen als schwacher Trinker ausgewiesen und einen Haarbeutel mir umgeschnallt habe. Erzählte mir, daß ich selig entschlafen sei, und fragte mit einem lauernden Blick, was ich noch von gestern Nacht wisse. Ich teilte ihm meine verworrenen Erinnerungen mit. Er belachte sie herzlich und nannte sie Ausgeburten einer kranken Fantasie. Die Abreise der ganzen Gesellschaft gab er einer großen Herbstfeierlichkeit Schuld, welche in Worms gehalten werde. Sie seien alle, sogar der morose Ökonomierat, dorthin gereist. Ihn selbst aber rufen seine Geschäfte den Rhein hinab. Die Zufälle der Trübenau und der schönen Rosalie maß er dem starken Punsch bei und freute sich, durch Liebhaberei gerade so viele medizinische Kenntnisse zu besitzen, um bei solchen kleinen Zufällen helfen zu können. Wir hörten den Wagen vorfahren. Der Kellner meldete dies und brachte von dem dankbaren Hotel eine Flasche des ältesten Rheinweins. Natas hatte sie verdient, denn wahrlich, nur er hatte uns so lange hier gefesselt. »Sie sind Schriftsteller, lieber Doktor?« fragte er mich, während wir den narkotisch duftenden Abschiedstrunk ausschlürften. »Wer pfuscht nicht heutzutage etwas in die Literatur?« antwortete ich ihm. »Ich habe mich früher als Dichter versucht, aber ich sah bald genug ein, dass ich nicht für die Unsterblichkeit singe. Ich griff daher einige Töne tiefer und übersetze unsterbliche Werke fremder Nationen fürs liebe deutsche Publikum.« Er lobte meine bescheidene Resignation, wie er es nannte, und fragte mich, ob ich mich entschließen könnte, die Memoiren eines berühmten Mannes, die bis jetzt nur im Manuskript vorhanden seien, zu übersetzen. »Vorausgesetzt, dass Sie dechiffrieren können, ist es eine leichte Arbeit für Sie, da ich Ihnen den Schlüssel dazu geben würde und das Manuskript im Hochdeutschen abgefasst ist.« Ich zeigte mich, wie natürlich, sehr bereitwillig dazu. Dechiffrieren verstand ich früher und hoffte es mit wenig Übung vollkommen zu lernen. Er schloss ein schönes Kästchen von rotem Safian auf und überreichte mir ein vielfach zusammengebundenes Manuskript. Die Zeichen krochen mir vor dem Auge umher wie Ameisen in ihren aufgestörten Hügelchen, aber er gab mir den Schlüssel seiner Geheimschrift und die Arbeit schien mir noch einmal so leicht. Wir umarmten uns und sagten uns Lebewohl. Unter warmem Dank für seine Güte, die er noch zuletzt für mich gehabt, für die schönen Tage, die er uns bereitet habe, begleitete ich ihn an den Wagen. Die Wagentüre schloss sich, der Postillon hieb auf seine vier Rosse, sie zogen an und die interessante Erscheinung flog von hinnen. Aber aus dem Innern des Wagens glaubte ich, jenes heisere Lachen zu vernehmen, das ich von gestern her unter den Bruchstücken meiner Erinnerung bewahrte. Als ich die Treppe hinanstieg, händigte mir der Oberkellner einen Brief ein. Der Professor habe ihm solchen zu meinen eigenen Händen zu übergeben befohlen. Ich riss ihn auf. »Verehrter, wertgeschätzter, ich bin im Begriff, mein Ross zu besteigen und aus dieser Höhle des brüllenden Löwen zu entfliehen. Ich sage Ihnen schriftlich Lebwohl, weil Sie aus der todähnlichen Betäubung, die Sie härter als uns alle befallen hat, nicht zu wecken sind. Dass unser fröhliches Zusammenleben so schauerlich endigen musste. Nicht wahr, lieber Zweifler? Jetzt haben Sie es ja klar, dass dieser Natas nichts anderes als der leibhaftige Satan war. Er schaut mir vielleicht jetzt in diesem Augenblick über die Schulter und liest, was ich sage, aber dennoch schweige ich nicht. Den armen Ökonomierat und sein Töchterlein, die blasse Trübenau, meine schöne Tingen, den Hauptmann und den Oberforstmeister hat er in seinem Netz. Gott gebe, dass er sie nicht auch geködert hat. Mich hat er halb und halb, denn ich habe allzu tief eingebissen in seine mit chemischen Ideen bespickte Angel. Ich reiße mich los und mache, dass ich fortkomme. Adieu, Bester. Montag, den 7. Oktober, früh 6 Uhr. Jetzt kehrten meine Erinnerungen in Scharen zurück. Ja, es war der Teufel, der sein Spiel mit uns gespielt hatte. Es war der Teufel, dem es gestern Spaß gemacht hatte, uns zu ängstigen. Es mußten des Teufels Memoiren sein, die ich in der Hand hielt. Wer stand mir aber dafür, daß diese Schriftzüge mir nicht durch die Augen ins Gehirn hinaufkrochen und mich wahnsinnig machten? Und konnte ich mich nicht gerade dadurch, daß ich den Dechiffreur und Dekopisten des Satans machte, unbewusst in seine Leibeigenschaft hineinschreiben? Ich packte die Handschrift in meinen Koffer und reiste dem Professor nach, um ihn um Rat zu fragen. Aber in Worms traf ich keine Spur von irgendeinem der lustigen Gesellschaft in den drei Reichskronen. Entweder hatte sie der Satan eingeholt und in seinem achtsitzigen Wagen in sein ewiges Reich gehaudert, oder hatte er mich in den April geschickt. Das Letztere schien mir wahrscheinlicher. In Worms aber traf ich einen frommen Geistlichen, der in der Domkirche angestellt war. Ich trug ihm meinen Fall vor und erhielt den Bescheid, ich solle so viele Messen darüber lesen lassen, als das Manuskript Bogen enthalte. Der Rat schien mir nicht übel. Ich reiste in meine Heimat und schickte am nächsten Sonntag den ersten Satansbogen in die Kirche. Probatum est. Am Montag fing ich an zu dechiffrieren und habe noch nicht das geringste Spukhafte, weder an dem Papier noch an mir bemerkt. Von meinen Genossen in Mainz habe ich indessen wenig mehr gehört. Der Professor fährt fort, durch seine Entdeckungen in der Chemie zu glänzen, und ich fürchte, er ist auf dem Wege, dem Satan Gehör zu geben, der ihn zu einem Berzelius machen will. Der Hauptmann soll sich erschossen haben, Frau von Tingen aber, die schöne Witwe, hat, nach einer Anzeige im Hamburger Korrespondenten, vor gar nicht langer Zeit wieder geheiratet. Ende des vierten Kapitels. Ende der Einleitung zu Mitteilungen aus den Memoiren des Satan von Wilhelm Hauff. Gelesen von Hokus Pokus. Der Besuch im Karzer. Eine Humoreske von Ernst Eckstein. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Besuch im Karzer. Es schlug zwei. Der Direktor des städtischen Gymnasiums, Dr. Samuel Heinzerling, wandelte mit der ihm eigenen Würde in den Schulhof und erklomm langsam die Stiege. Auf der Treppe begegnete ihm der Pedell, der eben geläutet hatte und sich nun in seine Privatgemächer verfügen wollte, wo es allerlei häusliche Arbeiten zu erledigen gab. »Ist nichts vorgefallen, Quadler?« fragte der Direktor, den devoten Gruß des Vasallen durch ein souveränes Kopfnicken erwidernd. »Nein, Herr Direktor.« »Hat der Herr Bibliothekar noch nicht über der bewussten Bände resolviert?« »Nein, Herr Direktor.« »Gott, so gehen Sie noch heute hinüber und erkundigen Sie sich, wer sich diese Angelegenheit verhält. Noch eins, der Prämaner Rumpf fehlt seit einigen Tagen. Verfolgen Sie sich doch einmal in seine Wohnung und überzeugen Sie sich, ob er wirklich krank ist. Ich zweifle fast.« »Entschuldigen Sie, Herr Direktor, der Rumpf ist wieder da. Ich sah ihn vorhin über den Hof kommen.« »Nun, umso besser.« Der geneigte Leser verzeihe die eigentümliche Orthographie, mit der wir die geflügelten Worte des Gymnasialherrschers zu Papier bringen. Herr Dr. Samuel Heinzerling sprach allerdings nicht ganz so abnorm, als unsere Schreibweise vermuten lassen könnte. Allein das deutsche Lautsystem gibt uns kein Mittel an die Hand, die spezifisch heinzerlingsche Klangfarbe genauer zu versinnlichen. Ich, der bescheidene Erzähler, habe selber 100-mal den Vorträgen des Herrn Direktors in stummer Andacht gelauscht und den heinzerlingschen Vokalismus sozusagen zu meinem Lieblingsstudium erhoben. Solange unser armseliges Alphabet nicht eigene Zeichen für Zwischenlaute zwischen I und E, zwischen U und O und so weiter besitzt, so lange wird der Historiograph, der sich mit Herrn Dr. Samuel Heinzerling beschäftigt, die von uns vorgeschlagene Rechtschreibung adoptieren müssen. Der Herr Direktor sagte also, »Norn, umso besser«, und schritt über den langen Korridor den Pforten seiner Prima zu. Samuel war heute ungewöhnlich frühe gekommen. In der Regel hielt er an der Theorie des akademischen Viertels fest. Diesmal hatte ihn ein häuslicher Zwist, über den wir aus begreiflicher Delikatesse den Schleier der Verschwiegenheit breiten, schon vor der Zeit aus dem behaglichen Sorgenstuhle getrieben, in welchem er seinen nachmittäglichen Kaffee zu schlürfen pflegte. Nur so erklärt es sich, dass die Primaner noch nicht daran gedacht hatten, nach Art der Gemsen ihre übliche Wache auszustellen. Der Herr Direktor vernahm bereits auf dem Korridor einen Heidenlärm. 40 dröhnende Kehlen schrien »Bravo« und »Da capo«. Samuel runzelte die Stirne. Jetzt verstummte das Chorgebrüll und eine klare, schneidige Stimme begann in komischem Pathos. »Nun, wir werden's für ders Mal gehört sein lassen. Sie haben sich weder einmal nicht gehörig vorbereitet, Heppenheimer. Ich bin sehr unzufrieden mit Ihnen. Setzen Sie sich!« Donnernder Applaus. Der Direktor stand wie versteinert. »Bei den Göttern Griechenlands, das war er selbst, wie er leibte und lebte. Ein wenig karikiert, aber doch so täuschend ähnlich, dass nur ein Kenner den Unterschied herauszufinden vermochte. Eine solche Blasphemie war denn doch, dem Sprichwort zum Trotze, noch nicht dagewesen. Ein Schüler erfrechte sich, ihn, den souveränen Beherrscher aller Gymnasialangelegenheiten, ihn, den Verfasser der lateinischen Grammatik für den Schulgebrauch mit besonderer Rücksicht auf die oberen Klassen, ihn, den renommierten Pädagogen, Ästhetiker und Kantianer, von der geweihten Höhe seines eigenen Katheders aus lächerlich zu machen. Pro pudor, honus sit auribus, das war ein Streich, wie er nur in der Seele des Erzspitzbuben Wilhelm Rumpf zur Reife gelangen konnte. »Wollen Sie einmal etwas nehmen, Mörike?« fuhr die Stimme des pflichtvergessenen Schülers fort. »Was, Sie sind unwohl? Gott, wenn mehr junge Leute in Ihrem Alter sagen, Sie sind unwohl, so macht das einen sehr üblen Eindruck. Knebel, schreiben Sie einmal ins Tagebuch. Mörike, zum Übersetzen aufgefordert, war unwohl.« Jetzt vermochte der Direktor seine Entrüstung nicht länger zu bemeistern. Mit einem energischen Ruck öffnete er die Türe und trat unter die erschrockenen Zöglinge wie der Leu unter die Gazellenherde. Er hatte sich nicht getäuscht. Es war in der Tat Wilhelm Rumpf, der größte Taugenichts der Klasse, der sich so frevelhaft an der Majestät vergangen hatte. Erst seit 4 Wochen zählte dieser Mensch zu Samuel Heinzerlings Schülern, und schon gebührte ihm vor allen Bengeln vom Primus bis zum Ultimus die Krone. Mit hochgezogenen Vatermördern, auf der Nase eine große papierene Brille, in der linken ein Buch, in der rechten das traditionelle Bleistiftchen haltend, so stand er auf dem Katheder und wollte eben eine neue Gotteslästerung ausstoßen, als der tief beleidigte Direktor auf der Schwelle erschien. »Rumpf«, sagte Samuel mit Fassung, »Rumpf! Sie gehen mir 2 Tage in den Karzer. Knebel, schreiben Sie einmal ins Tagebuch. Rumpf wegen kindischen, unwürdigen Benehmens mit 2 Tagen Karzer bestraft. Heppenheimer, rufen Sie den Pedellen.« »Aber Herr Direktor«, stammelte Rumpf, indem er die Papierbrille in die Tasche steckte und auf seinen Platz zuschritt. »Keine Widerrede. Aber ich wollte ja nur, ich dachte, seien Sie still, sag ich Ihnen. Aber erlauben Sie gütigst, Knebel, schreiben Sie ein, Rumpf wegen widersetzlichen Betragens mit einem weiteren Tage Karzer belegt. Ich bin's müde, mich ewig mit Ihnen herumzuschlagen. Schämen sollten Sie sich in den Grund Ihrer Seele hinein. Pfei und abermals Pfei. Odiatur et altera pars, Herr Direktor, haben Sie uns diese Lehre nicht stets ans Herz gelegt? Gott, Sie sollen nicht sagen, dass ich mein Prinzipien untreu werde. Was haben Sie zu Ihrer Entschuldigung anzuführen? Ich kann nur versichern, Herr Direktor, dass ich durchaus nichts Unziemliches beabsichtigte. Ich gedachte, mich lediglich ein wenig in der Mimik zu üben. Üben Sie Ihren lateinischen Stil und Ihre griechische Grammatik. Das tue ich, Herr Direktor, aber neben der Wissenschaft hat doch auch die Kunst ihre Berechtigung. Das habe ich nie in meinem Leben geleugnet. Wollen Sie etwa Ihre Albernheiten für Kunst ausgeben? Jedenfalls ist dieser Kunst sehr brotlos. Oh, bitte, Herr Direktor. Seien Sie still. Wenn Sie so fortfahren, so werden Sie aber kurz oder lang Schiffbruch leiden. Knipke, sehen Sie einmal nach, wo der Heppenheimer mit den Pedellen bleibt.« »Ach, für diesmal, Herr Direktor«, flüsterte Rumpf in schmeichlerischem Tone, »für diesmal könnten Sie mir die Strafe noch erlassen.« »Nichts da, sehr gern an den Karzer. Doch wir wollen uns durch diesen Zwischenfall in unserer Arbeit nicht stören lassen. Hutzler, repetieren Sie einmal.« »Herr Direktor, ich war beim Vorübersetzen nicht zugegen. Hier ist mein Zeugnis.« »So, Sie waren wieder einmal krank. Wissen Sie, Hutzler, Sie sind auch öfter krank als gesund.« »Leider, Herr Direktor, meine schwächliche Konstitution.« »Schwächlich? Sehr schwächlich? Nun, hören Sie einmal, Hutzler, ich wollte, jeder Mensch unter der Sonne wäre so schwächlich wie Sie. Faul sind Sie, aber nicht schwächlich.« »Faul? Aber ich kann doch nicht während eines Fieberanfalls...« »Ich kenne das. Sie werden wieder einmal zu viel Bär getrunken haben.« »Repetieren Sie einmal, Gildemeister.« »Fehlt«, riefen 6 Stimmen zugleich. Samuel schüttelte missmutig das Haupt. »Weiß keiner, warum der Gildemeister fehlt?« »Er hat Katarrh«, antwortete einer der 6. »Katarrh? Wer echt so alt war, hatte ich niemals Katarrh. Aber wo bleibt denn der Knipke und der Heppenheimer? Schwarz, gehen Sie einmal hinaus, kommen Sie aber gleich wieder.« Schwarz ging und kam nach 10 Minuten mit den Pedellen und den beiden Kommilitonen zurück. »Herr Quaddler war mit Tapezieren beschäftigt«, sagte Heppenheimer in achtungsvollem Tone. »Er musste sich erst ein wenig umkleiden.« »So, und dazu brauchen Sie eine halbe Stunde? Quaddler, ich finde, Sie werden nachlässig am Denster.« »Sie entschuldigen ganz gehorsamst, Herr Direktor, aber die Herren sind erst vor 2 Minuten an meine Türe gekommen.« »Oh«, riefen die 3 Primaner wie aus einem Munde. »Nun, ich will das nicht weiter untersuchen. Herr, nehmen Sie einmal da den Rumpf und führen Sie ihn auf den Karzer. Rumpf, Sie werden sich anständig betragen und nicht alle Augenblicke nach den Pedellen rufen, wie das vor 8 Tagen geschehen ist. Quaddler, Sie lassen sich durch nichts bestimmen, den Rumpf auf die Vorflur zu lassen. Wenn er im Wetter schlecht wird, so mag er das Fenster öffnen. Am besten ist, Sie setzen ihm alles Nötige hinein in die Zelle und lassen die Türe ein für allemal verschlossen. Freitagabend kommt er wieder herunter.« »Schön, Herr Direktor.« »Das Essen können Sie sich durch einen Ihrer Freunde besorgen lassen. Verstanden?« Rumpf nickte. »So, und nun fort mit Ihnen.« »Es ist also wirklich Ihr Ernst, Herr Direktor, mich für eine künstlerische Leistung?« Samuel Heinzerling lachte mit männlich-pädagogischer Würde. »Sie sind ein drolliger Kauz, trotz aller Ihrer Ungezogenheiten. Aber helfen kann ich Ihnen nicht. Solange Sie mir nicht dartun, was Ihre angebliche künstlerische Leistung nutzt und frommt, ganz abgesehen von Ihrer unziemlichen Tendenz, solange werden Sie sich ins Unabänderliche fögen müssen. Machen Sie jetzt, dass Sie hinaufkommen.« Wilhelm Rumpf biss die Lippen aufeinander, machte kehrt und verschwand mit Quaddler in der Dämmerung des Korridors. »Was haben Sie eigentlich verbrochen, Herr Rumpf?« fragte der Pedell, als sie die Treppe hinanschritten. »Nichts.« »Aber verzeihen Sie gütigst, Sie müssen doch was gemacht haben.« »Ich habe nur das getan, was der Direktor beständig tut.« »Wo so?« »Nun, geben Sie einmal wohl Acht.« »Sehen Sie, mein lieber Quaddler, der Rumpf ist ein Taugenichts und verdient eine exemplarische Züchtigung.« »Herrgott meines Lebens«, stammelte der Pedell, beide Hände über dem Kopf zusammenschlagend. »Nein, wer mir gesagt hätte, dass so etwas möglich sei. Aber das ist ja ordentlich graulich, Herr Rumpf. Weiß der ewige Himmel, wenn ich Sie nicht mit meinen eigenen Augen vor mir sähe, ich würde schwören, des gestrengen Herrn Direktors persönliche Stimme gehört zu haben. Tausend nochmal, das muss ich sagen. Sie können's noch weit bringen in der Welt. Wissen Sie, da war ich einmal drüben bei Lotz in der Bierstube. Da war auch so ein Zauberkünstler, der machte Ihnen alles nach, was Sie wollten. Vogelgezwitscher und Pferdewiehern, Hundegebell und Hochzeitspredigten. Aber so wie Sie hat er mich doch nicht aus Rand und Band gebracht.« »Glaub's, glaub's, lieber Quaddler«, versetzte Rumpf, immer noch den Direktor imitierend. »Und das haben Sie in seiner Gegenwart aufgeführt? Nein, hören Sie einmal, nichts für ungut, Herr Rumpf, aber alles am rechten Ort. So was geziemt sich nicht, und der Herr Direktor hat alle Ursache, im höchsten Grade ungehalten zu sein.« »Meinen Sie?« Ich muss Sie recht schön bitten, Ihr Spiel jetzt sein zu lassen. Es verträgt sich nicht mit dem Ernst meines Amtes. Wollen Sie gefälligst hier hereinspazieren? Mit Vergnügen. Herr Rumpf, ich werde dem Herrn Direktor sagen, Sie hätten noch nicht genug an der Ihnen diktierten Strafe. Was geht Sie meine Strafe an, Sie alter närrischer Quaddler? Was mich Ihre Strafe angeht? Nichts, aber es geht mich viel, sehr viel an, ob Sie fortfahren, den Herrn Direktor in respektwidriger Weise zu verspotten. Ich kann machen, was ich will. Das können Sie nicht. Doch, Quaddler. Ich kann sprechen, wem er's passt, und wem's nicht gefällt, der drückt sich oder hält sich die Ohren zu. Nun warten Sie. Worauf? Ich werde dem Herrn Direktor Bericht erstatten. Sagen Sie einen schönen Gruß von mir. Sie werden sich wundern. Quaddler drehte den Schlüssel um und tappte langsam die Treppe hinunter. Im Saale der Prima ward inzwischen eifrig Sophokles interpretiert. Heppenheimer verdeutschte gerade zum größten Jubel der übermütigen Sippe das Wehgeschrei des unglücklichen Philoktetes »Ei, ei, ei, ei«. Der Direktor Heinzerling fiel ihm in die Rede. »Sagen Sie, au, au, au, au! Das Ei als Interjektion des Schmerzes ist sprachwidrig.« »Ich dachte, au sei bloß bei körperlichen Schmerzen gebräuchlich«, bemerkte Heppenheimer. »Nun, denken Sie vielleicht, Philoktet habe bloß geistig gelitten? Sie scheinen mir den Gang der Tragödie ohne sonderliche Aufmerksamkeit verfolgt zu haben.« »Herr Direktor, es klopft«, sagte Kniebel. »Sehen Sie einmal nach, Knipke.« Knipke eilte zu öffnen. »Was, Sir Quaddler? Warum stören Sie uns schon wieder? Fassen Sie sich kurz.« »Ich wollte mir gütigst erlauben, ergebens zu vermerken, der Primaner Rumpf spricht noch immer so, wie von wegen, weshalb Sie ihn bestraft haben.« »Was? Er setzt die Komödie fort? Nun, ich werde die erforderlichen Maßregeln zu ergreifen wissen. Knäbel, schreiben Sie einmal ein. Oder nein, lassen Sie es lieber. Es ist gut, Quaddler. Heppenheimer, fahren Sie fort. Also, au, au, au, au. Nicht ei, ei, ei, ei. Das Folgende können Sie etwa mit »Ach, ihr ewigen Götter« oder mit »Allmächtiger Himmel« wiedergeben. Heppenheimer erledigte sein Pensum zu des Direktors leidlicher Zufriedenheit. Nach ihm übersetzte Schwarz »ungenügend«. Dann erscholl Quaddlers Klingel. Der Verfasser der lateinischen Grammatik für den Schulgebrauch erklärte den Unterricht für geschlossen. In der Türe erschien Dr. Klufenbrecher, der Mathematiklehrer, der die Prima von 3 bis 4 über die Geheimnisse der analytischen Geometrie zu unterhalten hatte. Samuel Heinzerling reichte dem geschätzten Herrn Kollegen herablassend, aber nicht ohne ein gewisses humanes Wohlwollen, die grübchenreiche Rechte und verfügte sich dann nach dem Direktorialzimmer, wo er sich nachdenklich auf seinen Amts- und Dienstsessel niederließ. Quaddler ging inzwischen ans Werk, die freie Stunde gehörig auszunützen. Rüstig stülpte er den Pinsel in den Kleistertopf und bestrich eine Tapetenbreite nach der anderen mit duftender Klebematerie. Wilhelm Rumpf aber saß gähnend auf der Pritsche und versicherte im Selbstgespräch, er sei das Gymnasium mit seinen unmotivierten Freiheitsbeschränkungen bis über die Ohren müde. Herr Samuel Heinzerling kraute sich jetzt in den Locken, rückte die große Brille mit den runden Gläsern zurecht und schüttelte 2, 3, 4 Mal das pädagogische Haupt. »Ein miserabler Junge, dieser Rumpf«, murmelte er vor sich hin. »Aber ich glaube fast, auf dem Weg der Goethe ist mehr bei ihm auszurichten als mit Gewalt und Strenge. Ich will ihm einmal ernst nachdrucksamst ins Gewissen reden. Schade um ihn, er gehört zu meinen begabtesten Schölern.« Er klingelte. Nach 3 Minuten erschien Anni, Quaddlers 16-jährige Tochter. Sie war augenscheinlich im Begriff, einen Ausgang zu machen. Dafür sprach das kokette Federhütchen, das sich anmutig auf ihren dunklen Locken wiegte, und das bunte Schaltuch, das ihre vollen Schultern umfing. »Sie befehlen, Herr Direktor«, fragte sie mit einer graziösen Verbeugung. »Wo ist Ihr Vater?« flüsterte Samuel mit einer für seine Verhältnisse außerordentlich reinen Aussprache des »I«. »Er kleistert. Haben Sie etwas zu besorgen, Herr Direktor?« »So, er kleistert. Nun, da will ich ihn nicht stören in seiner Kleisterei. Es ist nichts Besonderes an ihm. Der Karzerschlüssel steckt ja.« »Ich werde einmal gleich fragen, Herr Direktor.« Wie ein Reh eilte das Mädchen die Treppe hinunter. Nach wenigen Sekunden war sie wieder zur Stelle. »Jawohl, Herr Direktor, die Schlüssel stecken, sowohl der zur Vorflur wie der zur Zelle. Befehlen Sie sonst etwas?« »Nein, ich danke.« Annie verabschiedete sich. Lächelnd blickte Samuel ihr nach. »Ein reizendes Kind«, murmelte er vor sich hin. »Ich gäbe Fell darum, wenn meine Winfriede nur halb so Fell Savoir-Vivre besäße, von Ismenen ganz zu schweigen. Dieser Quadler ist ein Paganus, ein Homo incultus, und dessen ungeachtet versteht er es, eine Karitin groß zu zähen, während ich, der feingebildete Kenner des klassischen Altertums, ich, der Homo coenel humani aleonum est, nicht imstande bin, eine meines Bildungsgrades würdige Nachkommenschaft zu erzählen.« Er strich sich einige Mal über das glattrasierte Kinn, nahm dann seinen Hut vom Tisch und klomm die Stiege zum Karzer hinan. Wilhelm Rumpf war höchlich überrascht, als sich schon nach so kurzer Gefangenschaft die Türe in den Angeln drehte. Sein Staunen erreichte jedoch den Zenitpunkt, als er in dem unerwarteten Besucher den Direktor Samuel Heinzerling erkannte. »Nun, Rumpf«, sagte der ehrenfeste Pädagoge. »Was wünschen Sie, Herr Direktor?« entgegnete der Schüler im Tone einer resoluten Verstocktheit. »Ich wollte mich einmal erkundigen, ob Sie in sich gehen und einsehen, dass solche Puerilitäten der Aufgabe des Gymnasiums und dem in diesen Mauern herrschenden Geiste vollständig zuwider laufen.« »Ich bin mir nicht bewusst.« »Was, Rumpf? Sie wollen sich noch auf die Hinterbeine stellen? Sehen Sie einmal, was würden Sie wohl sagen, wenn Sie an meiner Stelle wären? Würden Sie nicht diesen unartigen, übermütigen Wilhelm Rumpf aus Gamsweiler noch ganz anders bei den Ohren nehmen, hä?« »Herr Direktor, das sind doch Kändereien, wenn man sie einem anständigen jungen Mann aus Gotha-Familie nicht zutraut. Wissen Sie was? Beim nächsten dummen Streich werde ich Sie relegieren.« »Relegieren?« »Ja, Rumpf, relegieren. Drum gehen Sie in sich und lassen Sie die Ungezogenheiten, die Ihnen wahrhaftig keine Ehre machen. Ich wiederhole Ihnen. Setzen Sie sich einmal an meine Stelle.« Wilhelm Rumpf ließ das Haupt nachdenklich auf die Brust sinken. Er fühlte, dass die angedrohte Relegation nur noch eine Frage der Zeit sei. Mit einem Male zuckte ein diabolischer Gedanke durch sein Gehirn. »Wenn ich denn einmal fortgejagt werden soll«, sprach er zu sich selbst, »so mag es denn auch mit Eklat geschehen.« Er lächelte, wie der verbrecherische Held eines Sensationsromans nach gelungener Missetat zu lächeln pflegt, und sagte im Tone einer beginnenden Zerknirschung, »Sie meinen, Herr Direktor, ich solle mich an Ihre Stelle versetzen?« »Ja, Rumpf, das meine ich.« »Gut, wenn Sie's denn nicht anders haben wollen, so wünsche ich viel Vergnügen.« Und damit sprang er zur Türe hinaus, drehte den Schlüssel um und überließ den armen Direktor seinem unverhofften Schicksale. »Rumpf, was fällt Ihnen ein? Ich relegiere Sie noch heute. Wollen Sie augenblicklich öffnen? Augenblicklich, sage ich.« »Ich gebe Ihnen hiermit 2 Stunden Karzer«, antwortete Rumpf mit Würde. »Sie haben selbst gesagt, ich soll mich an Ihre Stelle versetzen.« »Rumpf, es geschieht ein Unglück, sage ich. Öffnen Sie, ich befehle es Ihnen.« »Sie haben nichts mehr zu befehlen. Ich bin gegenwärtig der Direktor. Sie sind der Primaner Rumpf. Seien Sie still, ich dulde keine Widerrede.« »Lieber Rumpf, ich will's Ihnen vor diesmal noch verzeihen. Bitte machen Sie hübsch auf. Sie sollen mit einer gelinden Strafe durchkommen. Sie sollen nicht relegiert werden. Ich verspreche es Ihnen. Hören Sie.« Der läbe Rumpf hörte nicht. Er hatte sich leise über den Vorflur geschlichen und eilte jetzt die Treppe hinab, um siegreich zu entweichen. Als er an der Türe des Pedellen vorüberkam, packte ihn eine prickelnde Idee. Er legte das Auge ans Schlüsselloch. Quadler stand just auf der Leiter, den Rücken nach der Pforte gekehrt, und mühte sich, einen schwer bekleisterten Tapetenstreifen an die Wand zu kleben. Wilhelm Rumpf klinkte ein wenig auf und rief mit dem schönsten heinzerlingschen Akzent, der ihm zu Gebote stand, ins Zimmer. »Ich gehe jetzt, Quadler. Beobachten Sie mir den Rumpf. Der Mensch beträgt sich wie unsinnig. Er erfrecht sich noch immer, seine impertinenten Spellereien zu treiben. Bleiben Sie jetzt nur ruhig auf Ihrer Leiter. Ich wollte Ihnen nur noch sagen, dass Sie ihm unter keiner Bedingung öffnen. Der Bursche wäre imstande, sie über den Haufen zu rennen und mehr nichts, der nichts durchzugehen. Hören Sie, Quaddler?« »Wie Sie befehlen, Herr Direktor. Entschuldigen Sie nur gütigst, dass ich hier oben... Sie sollen ruhig bleiben, wo Sie sind, und Ihre Kleisterei erst fertig machen. Adieu!« »Ganz gehorsamster Diener, Herr Direktor.« Wilhelm Rumpf stieg nunmehr die Treppe wieder hinan und betrat die Regionen des Karzers. Samuel Heinzerling tobte fürchterlich. Jetzt schien auch die Klingel zu entdecken, denn in demselben Augenblicke, da Rumpf sich hinter einem gewaltigen Kleiderschranke der Pedellenfamilie barg, erscholl ein wütendes Geläute, gell und schrill wie das Kreischen empörter Wald- und Wasserteufel. »Zu Hilfe!« stöhnte der Schulmann. »Zu Hilfe! Quaddler, ich bringe Sie von Amt und Brot, wenn Sie nicht augenblicklich heraufkommen. Zu Hilfe! Feuer! Feuer! Mord! Gewalttat! Zu Hilfe!« Der Pedell, durch das unausgesetzte Geklingel an seinen Beruf gemahnt, verließ seine Privatbeschäftigung und erschien auf der Vorflur des Gefängnisses. Der heimtückische Primaner schmiegte sich fester in sein Versteck. Samuel Heinzerling hatte sich erschöpft auf die Pritsche gesetzt. Sein Busen keuchte, seine Nasenflügel arbeiteten im Tempo eines rüstigen Blasebalgs. »Herr Rumpf«, sagte Quaddler, indem er wie warnend wieder die Türe der Zelle pochte, »es wird alles notiert.« »Gott sei Dank, Quaddler, dass Sie da sind. Öffnen Sie mir! Dieser miserable Kerl sperrt mich herein. Es ist himmelschreiend!« »Ich sage Ihnen, Herr Rumpf, die Späße werden Ihnen schlecht bekommen. Und dass Sie den Herrn Direktor einen miserablen Kerl nennen, das werde ich mir besonders vermerken.« »Aber, Quaddler, sind Sie denn verrückt?« eiferte Samuel im Tone der höchsten Entrüstung. »Zum Henker! Ich sage Ihnen ja, dass der Rumpf, der elende Geselle, mich hereingesperrt hat, als ich ihn besuchen und ihm ins Gewissen reden wollte. Machen Sie jetzt keine Umstände, öffnen Sie!« »Sie müssen mich für sehr dumm halten, Herr Rumpf. Der Herr Direktor hat eben noch mit mir gesprochen und mir strengstens anbefohlen, Sie unter keiner Bedingung herauszulassen. Und nun betragen Sie sich anständig und lassen Sie das klingeln, sonst hänge ich die Schelle ab.« »Quaddler, ich bringe Sie ins Zuchthaus wegen wedderrechtlicher Freiheitsberaubung.« »Hören Sie einmal, wissen Sie, wenn ich mir eine Bemerkung erlauben darf, so ist das ewige Nachahmen des Herrn Direktors recht kindisch. Nehmen Sie mir's nicht übel.« »Es ist wahr, der Herr Direktor sprechen ein wenig durch die Nase. Aber so ein dummes Geklöne, wie Sie's da zusammenquatschen, so machen's der Herr Direktor noch lange nicht. Und nun sag ich Ihnen zum letzten Mal, verhalten Sie sich ruhig und benehmen Sie sich, wie es sich's geziemt.« »Aber ich wiederhole Ihnen auf Ehre und Seligkeit, der schändliche, näderträchtige Bursche hat den Schlüssel hinter mir herumgedreht, ehe ich noch wusste, was er vorhatte. Quaddler, Mensch, Esel, Sie müssen mich doch erkennen. Tun Sie doch Ihre Ohren auf.« »Was? Esel nennen Sie mich? Mensch nennen Sie mich? Ei, wissen Sie was, da fragt sich doch noch sehr, wer von uns beiden der größte Mensch und der größte Esel ist. So was lebt nicht. Nennt so ein grüner Junge einen alten, ehrlichen Mann einen Esel. Selbst Esel, verstehen Sie mich? Aber warten Sie nur.« »Ein Esel sind Sie und ein Ochse dazu«, stöhnte Heinzerling verzweifelt. »Sie wollen also nicht öffnen?« »Ich denke nicht daran.« »Gott, sehr Gott«, ächzte der Schulmann mit verlöschender Stimme. »Sehr Gott. Ich bleibe also im Karzer. Hören Sie, Quaddler, ich bleibe im Karzer.« »Es soll mich freuen, wenn Sie zur Vernunft kommen, aber nun lassen Sie mich ungeschoren. Ich habe mehr zu tun, als Ihre Possen mit anzuhören.« »Quaddler«, rief Samuel wieder heftiger, »ich setze ruhig Stunde für Stunde ab. Verstehen Sie? Stunde für Stunde. Weh ein ungezogener Junge, erdolde ich diese empörende Schmach. Hören Sie, Quaddler.« »Ich gehe jetzt. Arbeiten Sie was.« »Heiliger Himmel, mir schwindelt der Verstand. Bin ich denn wirklich toll geworden? Mensch, so gocken Sie doch wenigstens einmal durchs Schlösserloch. Dann werden Sie ja sehen.« »Jawohl, damit Sie mir in die Augen blasen, wie neulich. Das fehlte mir noch.« »Nun denn, so gehen Sie zum Teufel. Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens. Aber komm ich Ihnen heraus, komm ich Ihnen heraus. Ich gäb's Ihnen schriftlich. Sie sind zum längsten Pedell gewesen.« Quaddler tappte ärgerlich die Stiege hinunter. Dieser Rumpf war wirklich ein Ausbund von Impertinenz. Esel hatte er ihn genannt, Donner und Doria. Seit Frau Katinka Quaddler das Zeitliche gesegnet, war dergleichen nicht vorgekommen. Ja, ja, die Herren Primaner. Samuel Heinzerling maß inzwischen mit großen Schritten die Zelle. Seine ganze Erscheinung gemahnte an den afrikanischen Löwen, den menschliche Gewinnsucht in den Käfig gebannt, ohne die stolze, urwüchsige Kraft seiner edlen Natur brechen zu können. Die Hände auf dem Rücken, das Haupt mit der grauen Mähne wehmütig auf die rechte Schulter geneigt, die Lippen fest aufeinander gepresst, so wandelte er auf und nieder, auf und nieder, die düstersten, menschenfeindlichsten Gedanken im Gemüte wälzend. Plötzlich spielte ein breites Vollmondslächeln über seine Züge. »Es ist und bleibt doch komisch«, murmelte er vor sich hin. »Wahrhaftig, wenn ich nicht so unmittelbar bei der Geschichte beteiligt wäre, ich könnte sie amüsant finden.« Er blieb stehen. »Gereicht mir diese Überlistung eigentlich zur Schande? Prüfe dich, Samuel. Hat nicht ein bekannter König dem Diebe, der ihm eine Uhr stehlen wollte, eigenhändig der Leiter gehalten? Ist nicht selbst Fürst Bismarck von boshafter Hand ränkevollerweise eingeregelt worden? 100 anderer Fälle nicht zu gedenken. Und doch begegnet der Weltgeschichte besagtem König mit Hochachtung. Und doch gilt Fürst Bismarck nach wie vor für den bedeutendsten Diplomaten Europas. Nein, nein, Samuel, deine Würde als Schollmann, als Bürger, als gebildeter Denker leidet nicht im geringsten unter dieser peinlichen Situation. Beruhige dich, Samuel.« Er setzte seine Promenade in befriedigter Stimmung fort. Bald aber unterbrach er sich von Neuem. »Aber meine Prämane«, stammelte er erbleichend, »wenn meine Prämane erfahren, dass ich auf dem Karzer gesessen habe, unerträglicher Gedanke! Meine Autorität wäre ein für allemal dahin! Und sie werden es erfahren, sie müssen es erfahren! Ich bin ein für allemal diskreditiert! O Herr Götter, warum habt ihr mir das getan?« »Herr Direktor«, flüsterte jetzt eine wohlbekannte Stimme an der Zellentüre, »Sie sind noch lange nicht diskreditiert. Ihre Autorität steht noch in vollem Flore.« »Rumpf«, stammelte Samuel, »schändlicher, gottvergessener Mensch! Öffnen Sie, augenblicklich! Betrachten Sie sich als moralisch geohrfeigt! Sehen Sie sich für dreifach relegiert an!« »Herr Direktor, ich komme, um Sie zu retten. Beleidigen Sie mich nicht.« »Zu retten? Welche Unverschämtheit! Aufmachen sollen Sie, oder?« »Wollen Sie mich ruhig anhören, Herr Direktor? Ich versichere Sie, alles wird sich ausgleichen.« Samuel überlegte. »Gott«, sagte er endlich, »ich will mich herablassen. Reden Sie.« »Sehen Sie, ich wollte Ihnen nur zeigen, dass meine Kunst doch nicht so ganz ohne praktische Bedeutung ist. Verzeihen Sie, wenn ich dabei scheinbar die vorzügliche Hochachtung und Verehrung verletzen musste, die ich Ihnen aus vollstem Herzen zu zollen mir freudig bewusst bin. Sie sind ein Schelm, Rumpf.« »Herr Direktor, wie wär's, wenn Sie mir die Karzerstrafe erließen, die Drohung betreffs der Relegation zurücknehmen und mir erlaubten, über alles Vorgefallene das strengste Stillschweigen zu beobachten?« »Das geht nicht. Ihre Strafe müssen Sie absetzen.« »So? Na, dann leben Sie wohl, Herr Direktor. Klingeln Sie nicht zu viel.« »Rumpf, hören Sie doch! Ich will Ihnen was sagen. Rumpf!« »Bitte?« »Sie sind in vielen Beziehungen ein ungewöhnlicher Mensch, Rumpf. Und da will ich einmal eine Ausnahme machen. Öffnen Sie nur.« »Erlassen Sie mir die Karzerstrafe?« »Ja.« »Werden Sie mich relegieren?« »Nein, in Teufelsnamen.« »Geben Sie mir Ihr väterliches Wort, Herr Direktor.« »Rumpf, was unterstellen Sie sich?« »Ihr väterliches Wort, Herr Direktor.« »Gott, Sie haben's.« »Jupiter Ultor ist Zeuge.« »Was?« »Ich rufe die Götter zu Zeugen an.« »Machen Sie auf!« »Gleich, Herr Direktor. Sie tragen mir es aber auch ganz gewiss nicht nach?« »Nein, nein, nein! Werden Sie mich nun bald herauslassen!« »Sie erteilen mir volle Absolution?« »Ja, unter der Bedingung, dass Sie niemandem erzählen, wie schwer Sie sich vergangen haben. Ich habe Ihnen ja gesagt, ich halte Sie für einen ungewöhnlichen Menschen, Rumpf.« »Ich danke Ihnen für die gute Meinung. Mein Ehrenwort, solange Sie Direktor des städtischen Gymnasiums und Ordinarius der Prima sein werden, soll keine verräterische Silbe über meine Lippen gleiten.« Und damit drehte er den Schlüssel um und öffnete. Wie der Uhlandsche König aus dem Turme, so stieg Samuel Heinzerling an die freie Himmelsluft. Tief holte er Atem. Dann strich er sich mit der Rechten über die Stirne, als ob er sich besinne. »Rumpf«, sagte er, »ich verstehe Spaß. Aber, nicht wahr, Sie tun mir den Gefallen, mich nicht weder mimisch zu kopieren? Sie machen der Geschichte zu ähnlich.« »Ihr Wunsch ist mir Befehl.« »Gott, und nun machen Sie, dass Sie hinunterkommen. Es ist noch nicht drei Viertel. Sie können noch am Unterricht teilnehmen.« »Aber würde man nicht stutzen, Herr Direktor? Jedermann weiß, dass Sie mir 3 Tage Karzer diktiert haben.« »Gott, ich gehe mit Ihnen.« So eilten sie selbander die Treppe hinab. »Quadler«, rief der Direktor ins Erdgeschoss. Der Pedell erschien an der untersten Windung und fragte dienstbeflissen, was der Gebieter zu verlangen geruhe. »Ich habe den Rumpf aus verschiedenen Gründen die 3 Tage geschenkt«, sagte Samuel. »Ah, drum sind der Herr Direktor noch einmal zurückgekommen. Ja, aber was ich sagen wollte, der Herr Rumpf war gar nicht ruhig in seiner Zelle. Nichts für ungut, Herr Direktor, aber er hat geschimpft wie ein Rohrspatz.« »Lassen Sie es Gott sein, Quadler. Ich will diesmal aus ganz besonderen Motiven Gnade vor Recht ergehen lassen. Sie können den Karzer Schlüssel abzählen.« Quadler schüttelte befremdet das Haupt. »So«, sagte Samuel, »und nun kommen Sie mit nach der Prima, Rumpf.« Sie wandelten über den Korridor dem Schulsaale zu. Der Direktor klopfte. »Entschuldigen Sie, Herr Kollege«, flüsterte er eintretend im weichsten Moll, dessen sein würdevolles Organ fähig war. »Ich bringe da den Rumpfeder. Knebel? Sie erlauben doch, lieber Herr Klaufenbrecher. Knebel, schreiben Sie ins Tagebuch. Man sah sich bewogen, den Rumpf in Anbetracht seines aufrichtig reuigen Benehmens die in der vorigen Stunde diktierte Karzerstrafe zu erlassen. So, und nun will ich nicht weiter stören, verehrter Herr Kollege. Haben Sie es, Knebel, diktierte Karzerstrafe zu erlassen?« »Wollen Sie nicht Platz nehmen, Herr Direktor?« fragte der höfliche Mathematiker. »Ich danke verbindlichst. Ich habe für heute genug gesessen. Rumpf, ich erwarte, dass Sie das Gelöbnis der Besserung in jeder Hinsicht erfüllen. Adieu, Herr Kollege«, sprach's und verschwand in den labyrinthischen Gängen des Schulgebäudes. Wilhelm Rumpf hielt sein Versprechen aufs Gewissenhafteste. Er kopierte von jetzt ab nur noch die übrigen Lehrer. Samuel Heinzerlings geweihte Persönlichkeit war ihm heilig und unverletzlich. Auch bewahrte er das unverbrüchlichste Stillschweigen, bis der Direktor im Herbste desselbigen Jahres auf wiederholtes Ansuchen in den Ruhestand versetzt wurde. Erst dann erfuhr die jauchzende Prima den Hergang jener unerwarteten Versöhnung. Rumpfs aufrichtige Reue war für die lachlustige Bevölkerung des Städtchens eine Quelle unendlicher Heiterkeit. Unter denen, die sich am meisten über die Farce amüsierten, befand sich der joviale Direktor Samuel Heinzerling, der treffliche Autor der lateinischen Schulgrammatik. Möge es ihm vergönnt sein, noch recht oft beim schäumenden Glase zu erzählen, wie er den gottlosen Schelm Wilhelm Rumpf auf dem Karzer besuchte. Rumpf seinerseits wird jenes schöne Rencontre im Gebiete Quadlers nie vergessen, und sollte er so alt werden wie Grillparze. Ende von »Der Besuch im Karzer«, gelesen von Carlsson.